Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast 2024, in dem wir über die News aus dem Januar und noch so ein bisschen Dezember, also Januar 2024 und Dezember 2023 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo, ein frohes neues Conne News Jahr. Und auch mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Ganz genau, ein neues Jahr. Und die News, sie hören nicht auf in Bezug zu Detective Conan in Deutschland. Deswegen gehen wir gleich mal rein beim Thema Anime in Deutschland. Da hatten wir zunächst die lang erwartete News für so manch einen, dass Crunchyroll den 26. Kinofilm von Detective Conan, das schwarze U-Boot, hat man vielleicht mitbekommen, dass es den gibt, dass sie den auf Disc veröffentlichen. DVD, Blu-ray, auch in einer Limited Edition, wahrscheinlich so wie es bisher immer war, werden sie den Film veröffentlichen, und zwar 2024. So, das haben sie jetzt erstmal als News rausgehauen und sonst nichts. Ich muss sagen, da war ich schon echt ein bisschen erstaunt, dass sie hier nicht konkreter wurden. Das ist jetzt eigentlich nur noch so mal eine Bestätigung fast für irgendwie, wenn jetzt noch irgendein Fan irgendwie gedacht hätte, ja, das machen sie vielleicht nicht, ja, doch machen wir. Aber jetzt, das, also ich als informierter Fan bin sowieso davon ausgegangen, und dass sie dann hier so extra News machen und dann eigentlich im Prinzip nichts sagen, außer ja, komm, 2024, mal schauen und so, das fand ich doch ein bisschen komisch, wie wenig in der News dann letztendlich drin war. Ja, es war im Endeffekt eine sehr schwache News, ne? Also mir ging das genauso, ich habe das gelesen, als der Newsletter kam und dachte so, okay, und wo steht jetzt der Monat? Also ich habe gesucht und es nicht gefunden. Und dann so, hey, was soll das denn jetzt? Und dann hatten wir uns ja hier auch auf dem Discord-Server von Conan News ausgetauscht. Und da gab es ja dann auch den einen oder anderen, der dann vermutet hat, naja, es wird wahrscheinlich so im April und Mai kommen. Und ich habe auch gedacht, naja, wenn ich als Crunchyroll weiß, dass es im April oder Mai kommt, dann könnte ich doch auch sagen, weiß nicht, Frühjahr oder Sommer oder vielleicht auch gleich ihren Monat angeben sozusagen, aber doch nicht einfach so, ja, kommt 2024, weil das ist dann eine News, die keinen Nachrichtengehalt hat, würde ich sagen, so von der Sache her, weil das ist so, wie du sagtest, also es war jetzt die vorherigen 25 Filme so, dass es auf Disc veröffentlicht wurde und man könnte davon ausgehen, dass auch jetzt dieser Film auf Disc veröffentlicht würde. Andersrum wäre es wahrscheinlich die viel, viel größere News gewesen, zu sagen, hey, wir veröffentlichen das nicht mehr auf Disc, okay, dann hätte ich das verstanden, aber so, muss ich sagen, war der Newsgehalt doch sehr schwach und ich war auch gelinde gesagt enttäuscht, weil ich mir dann auch dachte, naja, wenn sie es im Mai oder April bringen sollten, dann hätten sie ja jetzt noch einen Monat warten können und dann auch mit einem konkreteren Datum oder Zeitraum die News bringen können. So fand ich, weiß nicht, war das ja leider ein bisschen schwach. Ja, dem stimme ich da auch zu. Also ich hatte auch mit ein paar Leuten dann gesprochen gehabt und dann, als ich das erste Mal noch nicht so genau gelesen hatte, sondern einfach nur erzählt hatte, oh ja, hier, ich habe gehört, Conan Film 26 kommt hier auf Disc raus, hatte mich schon gefreut, weil ich so dachte, naja, wird kommen wie immer, und dann habe ich nur so als Antwort bekommen, ja, aber sie haben mir gar nichts Genaues gesagt, und dann dachte ich so, hä, wie, was, wo, und dann habe ich es nochmal genauer nachgeguckt und dann dachte ich auch so, hä, was ist das denn für eine, so eine Meldung hatten wir ja noch nie, also sie haben noch nie irgendeinen Film ohne konkretes Datum angekündigt oder irgendwie, also halt so einen riesigen Zeitraum, weil das kann halt alles bedeuten, und das finde ich dann eher, ja, ziemlich blöd, weil gibt jetzt Leute, die sagen, oh, dann kommt der im Frühjahr schon, gibt Leute, die sagen, nein, der wird erst wieder Ende des Jahres kommen. Und es ist halt so, ja, es ist halt, es wirkt halt so ziemlich, ja, als ob die noch gar nicht genau wissen, ob der überhaupt kommt oder wie oder was. Und einfach so jetzt so einen riesigen Spekulationszeitraum anzugeben, finde ich persönlich auch nicht so toll. Also dann hätten sie auch noch vielleicht ein, zwei Monate warten können, bis sie ein konkretes Datum oder zumindest einen konkreten Zeitraum, wie Jonas erwähnte, sagte, haben, dass sie sagen, okay, wird Herbst 2024, dann hast du auch nicht ganz konkret was, aber du weißt, okay, vor Ende des Jahres muss ich damit nicht rechnen, aber so ist das jetzt halt, du denkst dir, ja, Keine Ahnung, also dann wird es wahrscheinlich vor Ende des Jahres nichts, so die ganz pessimistischen. Und ja, das finde ich auch, ist keine gute, qualitäthafte News. Also ja, da hätten sie, wie selbst wenn sie sich noch nicht sicher waren, hätten sie ja auch durchaus sagen können, September, Oktober, und dann wissen sie es noch nicht genau. Und es ist ja dann auch noch nicht mal auszuschließen, ob der Film nicht noch mal verschoben wird. Das hatten wir ja auch schon. Es wurde ein Datum gegeben. Dann hieß es, nee, geht nicht, kann ich nicht halten. Film wird verschoben. Und ja, warum sie jetzt diese Art und Weise gewählt haben, weiß ich nicht. Vielleicht, damit sie es nicht verschieben müssen oder so. Aber ja, ich finde, das ist kein glücklicher Weg, das so gewählt zu haben. Ja, ich meine, da hätte man auch irgendwas angeben können von wegen erste Halbjahr oder zweites Halbjahr. Also das hätte man ja schon ein Stück weit konkretisieren können, wenn man das, ja, weiß ich nicht, gewollt hätte, schrägstrich gekonnt hätte. Ja, und dann guckt man natürlich umso neidischer nach Frankreich, wo das schon im letzten Jahr der Film 26 veröffentlicht worden ist. Und das sind dann natürlich so Sachen, wo man sich denkt, ah, wieso klappt das bei uns so nicht? Oder ja, ne, so ein bisschen weinendes Auge. Klar, ist ein anderes Land, da sind andere Gegebenheiten. Aber es ist dann schon so ein bisschen das weinende Auge, was dann so eine News kriegt. Ja, kommt dann in 2024 und man denkt sich, ja gut, schön, schön, dass es kommt. Aber wann, wann? Das ist doch die Frage, die alle umtreibt. Wann? Und nicht in so einem Riesenzeitraum. Also ja, hätte ich mir sehr auf jeden Fall konkreter gewünscht. Wofür es aber ein ganz konkretes Datum gibt, das ist eine neue Detektiv-Conan-Tasse. Unsere allerlieblings-News. Es gibt eine neue Tasse. Toll, wie immer von Sakami Merchandise, wo das unter anderem auch bei Crunchyroll verkauft wird. Eine Tasse thematisch passend zu Film 26 mit dem internationalen Logo Black Iron Submarine Detective Conan. Und das ist dieses mit Conan und Eile am Wasser, dieses Logo. Und auf der anderen Seite die Key Art Render von Conan und Haibara in den Film 26 Outfits. Da gibt es ja immer zu jedem Film so ein, von all den Hauptcharakteren ein Key Visual Render mit irgendwelchen speziellen Outfits thematisch zum Film. Und hier dementsprechend auf der Tasse sind Haibara und Conan drauf. Kostet 12,95 und erscheint am 17. Mai 2024. Also die Tasse kann man sich schon merken. Und jetzt natürlich, und vielleicht kommt der Film vorher oder auch hinterher. Auf jeden Fall, wenn man Film 26 optimal genießen will, dann kann man sich natürlich ein schönes heißes Getränk in diese Detektiv-Conan-Tasse einfüllen und dann schön sich einen schönen Abend mit dem Film machen, auch wenn man nicht weiß, wann der Film kommt. Wir wissen immerhin, wann die Tasse kommt. Toll. Ja, wir spekulieren jetzt einfach mal und sagen, ja, der Film, das ist bestimmt marketingmäßig voll aufeinander abgestimmt und die Tasse erscheint ganz auf den Tag genau zeitgleich mit dem Film 26 auf Disc. Also ganz, ganz sicher wird das so sein. Sonst würden die das ja nie so machen. Nein, Spaß beiseite mit den Spekulationen. Ich hatte auch noch mal geguckt, wie die alten Tassen sozusagen, die angeboten sind. Ich habe damals, als die Tassen rauskamen, hatte ich die ersten drei Motive gekauft. Also es waren vier Motive und das Kaido-Kid-Motiv hatte ich, glaube ich, nicht gekauft, aber die anderen drei. Und bei dem zweiten Mal, als Tassen veröffentlicht wurden, da hatte ich nicht zugeschlagen. Aber vielleicht jetzt diesmal. Ich bin ja Ei-Fan und ja, vielleicht ist die Tasse was, was, was in meinem Schrank landen wird. Ja. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe es entspannter aufgenommen, aber so mancher in den Kommentaren ja, glaube ich, auch nicht. Da kam dann so sinngemäß und ich glaube auch etwas böser formuliert, sowas wie, toll, wir kriegen die Tasse, wissen Sie, aber den Film wissen Sie nicht. Und ich dachte mir das dann nur so, toll, wir kriegen eine Tasse, wir wollen den Film haben. Und ja, das, ja, weiß nicht, also. Ja, ich finde es ganz schön, dass die Tasse kommt, auch dass sie thematisch zu dem Film kommt, weil der Film gefällt mir sehr gut. Ja, aber trotzdem ist es halt, ja, vom Standpunkt her gesehen, ja, schön, dass wir die Tasse haben, aber wäre ja schön, wenn wir einen konkreten Filmstart oder ja, Filmveröffentlichungsdatum haben. Was soll ich da mit so einer blöden Tasse? Ja, also von daher. Kann ich die Leute schon verstehen, die dann eben sagen, toll, was soll ich damit? Ich will doch eher den Film. Aber ja, nichtsdestotrotz freut es mich, dass es halt trotzdem auch mal filmthematisch jetzt eine Tasse kommt. Ist auch nochmal eine neue Idee. Gut, das Motiv an sich, ist jetzt so nichts Neues, aber ja, ich denke, ich überlege auch, ob ich mir die Tasse einfach nur so wegen des Supports und weil das ein toller Film ist, ob ich mir die dann zulegen werde und ja, in der Hoffnung, dass der Film bis dahin schon da ist. Ich persönlich glaube es aber eher nicht. Also ich habe eher so das Gefühl, ich ordne den Film Ende des Jahres ein, hab die Tasse dann Anfang des Jahres und so lange stelle ich mir die irgendwie auf den DVD-Player oder so. Kann ich die Tasse angucken, bis der Film da ist oder so. Ja, mach das. Da sollten wir aber nochmal, wo Olli das anspricht, wir sollten nochmal ganz klar deutlich machen für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht so ganz verstehen oder nicht wissen, wie das funktioniert. Diese Tassen werden zwar auch über Crunchyroll angeboten, über den Crunchyroll Shop. Hinter den Tassen steckt aber Sakami Merchandise. Das ist ein deutscher Großhändler, die sich darauf spezialisiert haben, Anime und Manga Merchandise nach Deutschland zu bringen. Und die vertreiben das nur unter anderem über den Crunchyroll Shop. Das gibt's auch zum Beispiel, wenn man, also jetzt, wenn ich irgendwie jetzt beim Mediamarkt reingehe oder bei GameStop, da sind ja inzwischen auch ganz viel Anime und Manga Merchandise, da steckt dann auch Sakami dahinter. Also dieses ganze Ding ist da von diesem Großhändler dahinter. Und nur weil es auch bei Crunchyroll angeboten wird, heißt das nicht, dass Crunchyroll dahinter steckt. Das heißt, wenn irgendwelche Fans jetzt irgendwie in den Kommentaren sagen, ah, die Tasse kommt, aber der Film nicht, da muss man ganz klar sagen, Crunchyroll steckt da nicht hinter der Tasse an sich, die vertreiben das nur. Die sind nur ein Händler, die das auch anbieten. Die haben jetzt nichts mit dem Timing von der Tasse oder so zu tun. Das ist komplett getrennt in dem Sinn. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie da jetzt irgendwie Frust verspürt, sollte man sich nochmal in Gedanken rufen, dass das von den Unternehmensentscheidungen her, dass das getrennt ist. Ja, wird es wahrscheinlich keine Absprachen geben, von wegen, ja, wir veröffentlichen die Tassen erst dann und dann und überhaupt, sondern das ist, ja, wie du schon sagtest, das sind zwei eigenständige Unternehmen und die treffen eigenständige Entscheidungen, wann sie die Sachen veröffentlichen wollen. Und ein weiteres eigenständiges Unternehmen, was mit Detective Conan zu tun hat, ist ProSieben Max. Die bringen ja schon jetzt seit längerem Wiederholungen von Detective Conan und damit wird es jetzt auch weitergehen. Es endet ja bald, nächsten Monat, die Wiederholung der fünften Staffel. Und das ist jetzt auch quasi nur so eine, ja, fast, ja, hätte man eh schon erwarten können, aber wir bringen es trotzdem nochmal als News, weil es geht weiter mit dem Rerun. Es ist nicht nach Staffel 5 Schluss, sondern es geht mit Staffel 6 weiter. Ab Freitag, den 9. Februar, geht es dann quasi nahtlos weiter. Also es ist nahtlos mit Episode 434, Ran hat einen Verdacht. Am Freitag, den 9. und dann in der nächsten Woche geht es weiter. Also ja, die Wiederholung von Detective Conan bei ProSieben geht weiter. Auch die 6. Staffel wird wiederholt. Und wo wir schon gerade dabei waren, was man noch aus alten Dingen rausholen kann mit Wiederholungen und so, kam jetzt auch noch Sony Music Germany um die Ecke, die vermeldet haben, wir haben zusammengearbeitet mit Andy Knote, dem Mastermind quasi damals, hinter den ganzen RTL 2 Anime-Hits, den deutschen Liedern. In ihrem Presserelease schreiben sie, die eine ganze Generation von Kindern nach der Schule an den Fernseher gefesselt haben, gelockt haben. Unter anderem mit ihren Liedern. Und die haben jetzt zusammengearbeitet, um diese ganzen Anime-Hits auch mal vernünftig zu Streaming-Plattformen zu bringen. Sony Music wird jetzt diverse Anime-Hits-Alben auf allen bekannten Streaming-Plattformen, unter anderem Spotify, veröffentlichen. Unter anderem natürlich auch zu Detective Conan. Detective Conan hat ja einige Lieder, die werden dabei sein, neben Dragon Ball, Pretty Cure, Doremi, Dragon Ball Z, Demon und so weiter und auch einige Remixes. Alle 2 Wochen wird da ein neues Album veröffentlicht. Wann genau jetzt das Detective Conan Ding kommt, ist noch nicht ganz klar. Bis Juli 2024 soll das durch sein. Diese 2-wöchentliche Veröffentlichung kann man ja auch rechnen. Das heißt, irgendwann in dem Zeitraum ist das Album auch dabei. Ist auch so eine News, die von manchen Fans auch wieder so ein bisschen missgünstig aufgenommen wurde, fast, wo man sagt so, ja, das ist mir jetzt ja aber quasi egal, warum haben sie es nicht nur mal auf CD rausgebracht, nur alle Kamellen, wo ich auch sagen muss, ja, also manchen Leuten kann man es halt auch nicht recht machen, CDs verkaufen sich fast gar nicht mehr. Also es würde sich für Sony garantiert nicht lohnen, das auf CD rauszubringen. Und ja, wenn sie es jetzt auf Streaming irgendwie neu rausbringen, ist doch gut. Also da sage ich nicht nein zu. Ich falle jetzt auch nicht über vor Freude, aber ist so eine News, wo ich mir denke, oh ja, das ist ja cool. Und es ist einfach schön, als Fan dieses Angebot zu haben. Und ich finde, das kann man schon in entsprechendem Maße gutieren. Ja, würde ich auch so sagen. Also ich muss ehrlich sagen, mich hat die News überrascht. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ja, das kann man so sagen, weil die Anime-Hits-CDs oder beziehungsweise die Openings, das ist ja damals schon veröffentlicht worden. Ich habe auch Anime-Hits-CDs hier zu Hause. Und ja, deswegen so, das war halt eigentlich schon so rum für mich persönlich irgendwie so dieses Veröffentlichung. Deswegen hätte ich nicht mehr gedacht, dass er jetzt auch irgendwie die Detective Conan Openings da irgendwie jetzt nochmal veröffentlicht werden auf den Streamingdiensten. Und da das ja bei allen, so wie ich das gelesen habe, bei allen Streaming-Anbietern sozusagen verfügbar gemacht werden soll, bei allen großen, ja, sehe ich da auch gutes Potenzial, dass das dann auch geklickt und angehört wird. Ich glaube auch, diese 2-Wochen-Rhythmus ist eine gute Entscheidung, dass man nicht so ein Overload hat, sondern dass man tatsächlich dann nach und nach die CDs rausbringt. Und ich bin mir sicher, es gibt dann einige, die dann immer wieder reinhören und dann sagen, hey, da kommt noch eine neue CD und noch eine neue CD und so. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man das ein bisschen entzerrt. Und ja, bin eigentlich eher positiv gestimmt und freue mich, dass es so ist. Und ich glaube auch, das auf CD nochmal zu bringen, das wäre natürlich schön gewesen, aber ja, man muss, glaube ich, so ehrlich sein und sagen, gut, es wird halt. Ja, CDs werden halt nicht mehr gekauft und man hätte das dann, wenn irgendwie als großes oder als Sammelobjekte auf in kleiner Auflage oder so, hätte man das irgendwie machen, promoten können. Aber da lohnt sich dann wahrscheinlich der Aufwand nicht. Das weiß ich kann nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, umso mehr freue ich mich dann, dass es beim Streaming zur Verfügung ist, weil das ist sicherlich ein Angebot, was ich dann auch mal nutzen werde. Bin ich relativ sicher. Ja, ich war auch erst so, als ich davon gehört habe, dachte so, hä, was machen Sie jetzt? Bringen Sie die CDs nochmal? Die CDs gab's doch schon. Auf der anderen Seite höre ich immer mal wieder Stimmen, oh, die CDs sind alle längst vergriffen und ich hab die noch nicht oder so. Und dachte, hä, vielleicht machen Sie es ja deswegen nochmal. Aber dann, wie wir auch gerade gehört haben, also es wird keine CD-Veröffentlichung geben und nur der Stream, sage ich mal. Aber ich persönlich finde das auch gut, weil, wie Lasse schon sagt, CDs würde ich, auch wenn ich selbst ein großer CD-Freund bin und auch noch die eine oder andere CD gekauft habe, vor allen Dingen auch in Japan die japanischen Conan-CDs dann importiert entsprechend. Deswegen, ja, habe ich sehr gerne hier noch CDs zu Hause im Hörer, im Player. Aber ich denke mal, der Großteil der ja, Leute und auch der jungen Generation, das sind alles keine CD-Hörer mehr. Die hören vor allen Dingen ihre Musik generell im Stream. Und deswegen denke ich, ist das ein richtiger Schritt, dass die eben das halt sagen. Ja, wir holen diese ganzen Sachen nochmal und wir holen sie eben auf den Stream. Und das finde ich persönlich, wie gesagt, gut. Einmal, weil ich denke, es ist der Fluss der Zeit. Und eben auch, ja, es nimmt keinen Platz im Regal weg. Man muss nicht irgendwelche überteuerten Preise für diese CD-Raritäten bezahlen. Und ja, man kann es im Stream anhören, überall, jederzeit, mit seinem eigenen Handy oder sonst was, womit man Streaming-Dienste hört. Und auch ich, ja, werde da auf jeden Fall dann reinhören, weil, ja, da gibt es auf jeden Fall gute Plattformen und deswegen freue ich mich darüber, dass ich dann eben gerade auch die Sachen, die ich halt nicht als CD habe, dann hören kann. Aber ich höre halt generell sehr gerne die ganzen alten Anime-Songs, auch die Conan-Sachen. Also die höre ich mir immer wieder an und deswegen freue ich mich dann, dass die eben, wie gesagt, dann entsprechend im Stream verfügbar sind und dass wir dann auch so eine große, breite Masse damit erreichen werden. Und apropos Streaming und ganz viele Leute erreichen, Crunchyroll hat auch noch etwas veröffentlicht auf Streaming, nämlich am 30. Januar ist bei ihnen Love Story im Polizeihauptquartier am Abend vor der Hochzeit auf ihrer Plattform erschienen. Und das TV-Special hatten wir letztes Jahr ganz viel drüber geredet, ist da auf Disc erschienen bei Crunchyroll und auch bei ProSieben Max als Deutschlandpremiere im Free TV gelaufen und jetzt eben seit Ende Januar ist das TV-Special, das Recap-Special, was ja alte Episoden rund um Miwa Kusato und Wataru Takagi zusammenfasst, sowohl als UMU-Titel als auch mit deutscher Synchro bei Crunchyroll erhältlich. Da funktioniert das also noch ganz gut, die Sachen auf Crunchyroll zu kriegen. So was wie bei auf Film 25 warten wir ja immer noch. Das ist ja bis heute nicht erschienen auf Crunchyroll leider. Aber jetzt beim TV-Special hat das ganz gut geklappt. Hoffentlich bringen sie auch noch andere Titel, aber bis dahin haben wir jetzt erstmal das TV-Special auf der Plattform. Ja, freut mich für alle die, die vor allen Dingen können über Crunchyroll im Stream gucken. Und ja, denen wünsche ich ganz viel Spaß beim erstmaligen Schauen oder nochmaligen Schauen des Specials. Und dann sind wir im Bereich Manga in Deutschland angekommen. Da hatten wir in den letzten 2 Monaten 2 Releases. Yaiba Band 11 ist im Dezember erschienen. Da haben wir auch einen Themenpodcast zu gemacht. Und jetzt im Januar ist Detective Conan Band 103 erschienen. Auch dazu haben wir bereits einen Themenpodcast gemacht. Das heißt, wenn ihr euch da informieren wollt, wie wir denn diese Bände fanden, dann könnt ihr da gerne mal reinhören, da überall, wo es den Conancast gibt. Die nächsten Releases sind für Yaiba am 6. Februar und für Detective Conan Band 104 am 9. Juli. Und da werden wir dann sicherlich auch wieder Themenpodcasts zu machen. Dann gab es noch in diesem Monat eine News und Release von Egmont Manga. Allerdings nicht von einem Manga-Band in dem Sinne, sondern ein neues Magazin-Heft-mäßige. Sie nennen es offiziell Heft, es ist aber eher so ein wie so ein Werbebroschüren-mäßiges Ding quasi. Ich habe das jetzt noch nicht selber in der Hand, deswegen schwer das zu beschreiben für mich jetzt, aber es heißt auf jeden Fall Heroes of Manga von Egmont Ehapa Media, jetzt mit der Erstausgabe im Januar und soll über Mangas, Anime und Games berichten, Jugendliche zwischen 7 und 13 Jahren, das sind so die Talking Points. Und ja, das ist dann quasi so ein neues Magazin-mäßige. Und das ist für uns relevant, weil in der Erstausgabe dieser ersten also in der Erstauflage dieser Erstausgabe ist auch ein Detective Conan-Manga mit dabei. Es handelt sich dabei um ein 40-seitiges Manga-Booklet zu einem Fall aus Band 16 von Detective Conan. Und das ist eben dabei, 5,99 am 19. Januar erschienen. Und ja, deswegen hatten wir das mit drin, wegen dieser Detective Conan-Beilage. Und man kann auch, wenn auf dem Cover, wenn man sieht, da unter Gewinne, kann man auch so ein Detective Conan-Kartenspiel da gewinnen, auch so ein Merchandise-Produkt von Sakami. Oder auch Poster, sehe ich da auch Detective Conan. Also Conan ist auf diesem Cover auf jeden Fall relativ präsent mit vertreten. Wie gesagt, ich hatte es jetzt noch nicht selber in der Hand, weil alle möglichen Läden, wo ich normalerweise Manga kaufen kann, war von diesem Heft nichts zu sehen, muss ich leider sagen. Die Erstauflage ist 60.000 Exemplare, also bei so einer großen Auflage kriege ich normalerweise auch bei mir in der Stadt irgendein Exemplar, aber jetzt hier von dem Heroes of Manga leider nicht. Ich bin mir auch unsicher, warum ausgerechnet jetzt Band 16 da dieser Ausschnitt gewählt wurde. Also ich könnte es verstehen, wenn es irgendwie vom Anfang der Serie ist oder so ein bisschen aktueller oder sonst irgendwas, aber Band 16 ist jetzt auch nicht gerade irgendwie so ein Highlight-Fall mit drin. Also, keine Ahnung, wie jetzt diese Auswahl getätigt wurde, aber ist natürlich cool, dass Detective Conan da bei dieser Veröffentlichung von Egmont da so eine zentrale Rolle einnimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass wir haben dass man sozusagen nur bestimmtes Material zu Promotionszwecken benutzen kann, außerhalb so einer Bandveröffentlichung, und dass die dann gesagt haben, naja, Band 16 ist dann vielleicht relativ günstig gewesen, um das irgendwie, ja, zu veröffentlichen in so einem Magazin, als, ja, ist ja eine Beilage sozusagen, als Promotion für irgendein Produkt. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass es da vielleicht vertragliche Absprachen gibt. Aber ansonsten muss ich sagen, ich fand es allgemein sehr interessant, dass man den Weg jetzt so wieder geht, ich nenne es jetzt mal Zeitschrift, eine Manga-Zeitschrift rauszubringen für ja, Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Ich hatte mir dann natürlich auch die Frage gestellt, ja, lohnt sich das so? Weil ich meine, es gab es ja früher auch, aber es hatte auch einen Grund, warum es das nicht mehr gab. Das ist ja auch geschlossen worden. Und ja, habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, ob es das heute noch braucht, ob man das nicht als reines E-Magazin hätte veröffentlichen sollen und können. Da, naja, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich hätte wahrscheinlich tatsächlich einen anderen Ansatz gewählt und eher eine erwachsene Zielgruppe versucht anzusprechen mit so einem Manga, mit so einer Manga-Zeitschrift. Keine Ahnung. Also das hätte ich irgendwie eher in die Richtung versucht, nicht so sehr auf Kinder. Andererseits, ja, keine Ahnung. Also sie werden sich was dabei gedacht haben, und ich habe jetzt nicht aktiv danach geschaut. Aber ich glaube, wenn man danach schaut, dann vielleicht am besten so an Bahnhöfen, in irgendwelchen Zeitschriftläden, ne? Also so Bücherstores, Zeitschriftläden oder halt auch in Supermärkten. Die haben auch immer mal eine Zeitschriftabteilung. Ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen der Vertriebsweg ist und nicht so sehr der Manga-Laden, weil das ist eher sowas, glaube ich, wo dann, ja, weiß nicht, die Mutti mit Kind sozusagen dann im Supermarkt vorbeiläuft und das Kind sagt, das hätte ich gerne, und dass da die Verkaufszahlen vielleicht höher sind, und ja, weiß nicht, die Leute, die im Manga-Laden gehen, ja, keine Ahnung, sind vielleicht ein bisschen älter oder ja, so, das ist vielleicht da, die Zielgruppe kauft ja die Mangas schon, so, die wollte man vielleicht nicht erreichen, so, war so mein Gedanke so zu den Vertriebswegen. Aber klar, ist cool, dass ja, dass das Conan sozusagen dann prominent in diesem Heft vertreten ist. Bei meinem Supermarkt war neben der Wendy nur irgendwie das offizielle Fortnite-Magazin. Also da war scheinbar kein Platz mehr für Heroes of Manga. Das ist tragisch. Aber scheinbar, wenn es auch ein Fortnite-Magazin gibt, also dann gibt es scheinbar doch noch eine kindliche Zielgruppe, sage ich mal, die scheinbar noch Magazine kauft, weil ich wüsste sonst nicht, wen das ansprechen würde. Also vielleicht hat Egmont da schon den richtigen Riecher, dass man diese Zielgruppe auch mit Magazin noch erreichen kann. Ja, genau. Also das kann natürlich sein. Wir werden sicher auch irgendwelche Marktanalysen gemacht haben oder so. Ich war auch, jetzt wo du es sagst, ich war auch im Frankfurter Bahnhof in einem Bücherladen und hatte auch da ein Magazin in der Hand. Aber da habe ich mich auch gefragt, also da gab es Magazine, da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, wer kauft sowas? Also es gibt da sehr spezielle Magazine, und ich meine jetzt nicht irgendwas FSK 18-mäßig, sondern einfach so thematisch sehr spezielle Magazine, die dann irgendwie scheinbar alle halbe Jahr mal erscheinen. Und ich dachte mir so, okay, wer kauft sowas? Aber es gibt scheinbar noch einen Markt dafür, und sonst wird es ja hier nicht in der Auslage liegen. Von daher wünsche ich dir auf jeden Fall hier dem Heroes of Manga alles Gute, ja, für den Verkauf, und dass da möglichst viele Auflagen dann erscheinen. Ja. Ja, als ich das gehört habe, hatte ich auch eher den Gedanken, okay, ich sag mal, als ich Jugendlicher war, da gab es eben auch diverse Versuche von eben diesen Zeitschriften, die dann die damals aktuellen Spiele und Comics und Manga vorgestellt haben. Damals war es so Pokémon und Yu-Gi-Oh!, als das damals rauskam, erinnere ich mich noch, wie das da das Cover schmückte. Und dann gab es auch verschiedene, ja, Reihen sozusagen, die es versucht hatten namentlich, die dann aber irgendwann, ja, auch nicht mehr geführt wurden. Warum weiß ich dann auch nicht mehr. Irgendwann gab es sie halt nicht mehr und ich habe sie dann etwas vermisst. Aber ja, dann, ja, habe ich mir dann halt so gedacht, okay, wir hatten halt damals diese Zeitschriften, die in Richtung Anime und Manga gingen und uns das so ein bisschen nahegebracht haben. Und ja, jetzt die heutige Jugend hat ja sowas im Prinzip nicht. Und dass sie quasi damit jetzt dann versuchen, halt ja, das, was wir sozusagen früher als Jugendliche hatten, dass sie es jetzt dadurch eben wiederbeleben möchten, um eben auch den Kindern und Jugendlichen das Medium Anime und Manga und natürlich auch Games, ein großer Bereich, dass sie es denen so näher bringen wollen und dann eben entsprechend vielleicht auch da, ja, das Interesse, den Verkauf ankurbeln wollen oder so. Deswegen, ja, ich persönlich finde es eine gute Idee, weil ich erinnere mich, wie gesagt, an meine Zeiten, dass ich solche Magazine, Zeitschriften gerne gelesen habe und mich immer gefreut habe, wenn da ein Bild von Yu-Gi-Oh! Oder ein Poster oder so drinne war oder eben andere Sachen. Später ja dann auch Conan. Ja, das war immer sehr schön. Und ja, ich finde auch sehr toll, dass sie eben gerade für uns jetzt Conan News mäßig, also nicht speziell für uns, aber ne, dass sie halt eben die Conan-Beilage gewählt haben, weil sie hätten natürlich auch jeglichen anderen Manga da reinnehmen können als Zusatzmaterial und dass sie sich dann eben gerade für Conan entschieden haben, finde ich sehr schön. Warum sie jetzt, wie gesagt, die Entscheidung getroffen haben, Band 16 da Ausschnitt zu wählen, weiß ich auch nicht. Ich hatte eher jetzt gedacht, sie gehen in Richtung hier den Manga Day oder wie sie es hatten, wo wir einen Großteil von Band 1 dabei gelegt hatten, aber vielleicht haben sie auch gedacht, nein, das wurde dafür verwendet. Das haben die Leute jetzt schon alle, deswegen holen die sich das nicht. Wir nehmen was anderes. Vielleicht ist es das Argument von Johannes, dass die Kosten am günstigsten waren. Ich weiß es nicht, aber ich persönlich finde es eine schöne Sache und ja, würde mich freuen, gerade auch für die Kinder und Jugendlichen, wenn das halt ja, sich über einen längeren Zeitraum hält und viele halt auch entsprechend begeistert. Vielleicht legen sie ja in den nächsten Ausgaben dann auch andere Extras mit bei. Und ja, da haben sie dann, denke ich mal, einen guten Weg und schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Es spielt ja auch mal wieder eine Stärke von Detective Conan aus, nämlich dass der Manga so episodisch ist, dass man quasi, solange man die Grundprämisse einigermaßen kennt, man quasi bei jedem neuen Fall relativ nahtlos einsteigen kann und es dann jetzt man nicht mitten plötzlich in einem Kampf oder in einer großen Story ist, sondern dass man ja immer diese abgeschlossenen kleinen Handlungsbögen hat. Das ist ja schon seit jeher das mit einer der Grundpfeiler von dem Erfolgsrezept von Detective Conan und das zeigt sich natürlich jetzt hier in so einer Veröffentlichung auch wieder, dass man das so richtig schön machen kann und dann jeder damit was anfangen kann, so einigermaßen. Egmont Manga hat auch in ihrem Newsletter, haben sie über die erfolgreichsten Manga-Serien aus ihrem Programm von 2023 berichtet. Das hatten wir letztes Jahr auch. Und in dieser Top 10 ihrer Manga-Serien landet Detektiv Conan dieses Jahr oder letztes Jahr auf Platz 2. 2022 waren wir ja noch so auf Platz 5. Diesmal hatte Conan offensichtlich ein deutlich stärkeres Jahr. Oder Conan war gleichbleibend und alles andere ist schwächer geworden. Eins von beiden. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Conan stärker geworden ist, vielleicht noch. Auf Platz 1 liegt wie letztes Jahr Chainsaw Man. Der Manga ist scheinbar, der hört auch nicht auf, erfolgreich zu sein, beliebt zu sein. Auf Platz 2 eben Detective Conan. Und dann noch Bungo Stray Dogs Beast, More Than a Doll, Ranma 1/2, Homunculus, Pretty Guardian, Sailor Moon, I Can't Stand Being Your Childhood Friend, Sasaki und Miyano und Second Virgin. Also auch Ranma 1/2, die kriegen ja jetzt so eine Neuauflage in diesem massiv ähnlichen Format, also 2 in 1 Bände, 3 in 1 Bände, ich weiß nicht genau wie viel. Und Pretty Guardian Sailor Moon ist ja auch immer irgendwas, ist immer mit denen. Also da auch ein paar andere ältere Serien auch, so wie Detective Conan, legendäre Serien. Aber Conan ist dann doch deutlich weiter nach vorne. Wir wissen natürlich nicht, was zählt jetzt genau zu Detective Conan. Wir hatten letztes Jahr Band 101 und 102. Ist jetzt die Frage, zählt Detektiv Conan Doppelpunkt Wild Police Story zu Detektiv Conan? Zählt Zero's Tea Time, was ja im Deutschen zwar offiziell auf dem Cover Detektiv Conan draufstehen hat, aber im Impressum heißt es einfach nur Zero's Tea Time. Zählt der sechste Band davon jetzt auch zu Detektiv Conan oder nicht? Wie ist das? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber ja, zwei neue Bände hatten wir letztes Jahr, keine Sonderbände, da hatten wir auch im Jahresrückblick drüber gesprochen. Aber dafür regelmäßig Nachdrucke. Egmont Manga druckt ja immer regelmäßig Serien nach, da war Detective Conan ist eigentlich fast jeden Monat irgendwie dabei, dass da irgendwelche alten Bände nachgedruckt werden. Ja, auch letztes Jahr war Detective Conan wieder einer der größten Marken für Egmont Manga in ihrem Portfolio. Portfolio und ich hoffe, das bleibt auch 2024 weiterhin so. Ja, mich hat es vor allen Dingen gefreut, dass man sozusagen so viele Plätze gut machen konnte im Vergleich zum, ja, vorherigen Jahr. Das heißt, jetzt auf Platz 2 ist und nicht mehr auf Platz 5. Weil damals habe ich, ja, als Conan-Fan war man schon ein bisschen enttäuscht sozusagen. Oder mir ging es persönlich so, dass das dann die eigene Lieblingsserie sozusagen nicht so gut abschneidet. Und jetzt mit Platz 2 kann ich auf jeden Fall ganz gut leben. Von daher freue ich mich, dass es dieses, oder ja, 2023, dass das da so gut ausgesehen hat. Ja, da schließe ich mich an. Also, wie gesagt, Conan kann man immer wieder gucken und auch immer wieder lesen. Kenne auch ein paar Leute, die gerne mal sich einfach nur den Band schnappen oder die ganz groß das Projekt, ich lese Conan noch mal komplett von vorne machen. Und ja, klar, die kaufen dann den Band nicht noch mal, aber trotzdem finde ich es ja sehr schön, dass Conan in den Verkaufscharts den zweiten Platz sich sichern konnte. Das ist ja gerade auch im Vergleich zu Platz 5, das Jahr davor, ist das ein ordentlicher Sprung. Also er hätte auch auf Platz 3 landen können oder auf Platz 4 oder weiter abrutschen. Das ist ja alles möglich. Von daher sehr schön, dass wir hier Platz 2 haben. Und ja, wie gesagt, was genau dazu zählt, weiß man nicht. Aber ich denke, grundsätzlich ist Conan eine standhafte Serie. Und es macht auch immer wieder Spaß, die eben zu lesen. Und wie Lasse es schon gesagt hat, man kann die einzelnen Fälle jederzeit lesen und das macht Conan eben sehr lesenswert. Und genauso lesenswert, wie Olli es gerade beschrieben hat, war auch der neueste Fall im Detektiv Conan Weekly. Der erste Fall in diesem Jahr, Kapitel 1123 bis 1125, am 10. Januar, 17. Januar und 24. Januar in Japan und dann eben jeweils 5 Tage später im Detektiv Conan Weekly. Zum Start des großen 30. Jubiläumsjahres haben wir einen Fall, wo ja viele Leute spekuliert haben, ob da jetzt irgendwie was Größeres jetzt schon passiert, was da irgendwie mit ist oder so. Das muss man sagen, war jetzt nicht so. Wir hatten eigentlich einen eher normalen Fall, normalen Drei-Kapitel-Fall jetzt zu Beginn des Jahres mit den Detective Boys, mit Miwa Kusato, Wataru Takagi und Chihaya Hagiwara, der Verkehrspolizisten aus Kanagawa. Die werden nämlich beide unabhängig voneinander in einen Entführungsfall verwickelt. Sato und Takagi machen versehentlich eine Lösegeldübergabe kaputt und müssen dann den Täter verfolgen. Und weil er so wild durch die Gegend heizt mit seinem Motorrad, wird auch Chihaya aufmerksam als Verkehrspolizistin auf den Fall. Und gleichzeitig finden die Detective Boys im Maul einer Katze einen Zettel mit einer Botschaft drauf, dass man Shiori retten muss. Und das hängt zusammen, denn Shiori Ishigami wurde entführt, die Tochter des Besitzers einer Handelsgesellschaft. Und der Täter konnte zwar erstmal fliehen, hat dann aber leider sein Motorrad, oder nicht leider, aber hat sein Motorrad dann verunfallt und ist in das Yokohama Red Brick Warehouse geflohen. Das ist so ein Komplex in Yokohama, so ein altes, ja, ein Red Brick Warehouse, also ein Lagerhaus aus rotem Backstein, was modern renoviert wurde und wo jetzt ganz viele Restaurants drin sind und so, was natürlich auch bedeutet, dass Gosho Aoyama da zu Recherchezwecken natürlich vor Ort war und das Lokal, wo sich der Täter dann drin versteckt, auch ausgekundschaftet hat im echten Leben. Und Takagi und Chihaya müssen dann da rein. Chihaya tauscht noch die Klamotten mit Sato, weil der Täter hat Sato gesehen. Und so ein bisschen Hijinks passieren dann. Und Jugo Yokomizo kommt dann auch noch vorbei zum Mittagessen und sieht da Chihaya und Takagi und hä. Und sie müssen dann rausfinden, wer von den drei Verdächtigen im Laden der Entführer ist. Und gleichzeitig die Detective Boys untersuchen dann noch die Gegend, da wo sie das Papier gefunden haben und treffen dann noch irgendwie auf das komische Würfel, die scheinbar auch irgendwelche Botschaften verheimlichen. Das hängt alles miteinander zusammen und am Ende kann aber der Fall gelöst werden, die Botschaft, die Würfel und der Täter überführt werden, gelöst werden und das entführte Mädchen wird gerettet. Ja, und dann am Ende gibt es noch ein bisschen was Hauptstory-mäßiges, wurde dann am Ende nochmal wieder reingestreut. Denn Mitsuhiko lief den ganzen Fall schon rum mit einem Abzeichen zum 24. Jubiläum von Kamen Yaiba. Was irgendwie so ein bisschen komisch ist. 24. Jubiläum, sagt Heiberer dann auch irgendwann. Das ist irgendwie eine komische Zahl, um dafür so ein Abzeichen zu machen. Komisch. Und Mitsuhiko kann sich auch nicht mehr daran erinnern, warum er, dass er an dem Preisausschreiben, wo er das gewonnen hat, dass er überhaupt daran teilgenommen hat. Und im Preisausschreiben hieß es auch, um die Marke richtig zu bewerben, trag dieses Abzeichen am besten immer außen an deiner Kleidung dran, sodass es jeder gut sehen kann und freie Blickfeld darauf gibt. Und das findet Con natürlich sehr verdächtig, nimmt dieses Abzeichen auseinander und sieht, da ist eine Kamera drin, eine Wanze, und zerstört dann diese Wanze. Und wir sehen, was Con noch nicht weiß, diese Wanze wurde von Toru Amuro installiert, an Mitsuhiko geschickt, um scheinbar Conan auszuspionieren. Er hat jetzt hier aber nichts erfahren, weil das war jetzt nur dieser eine Nachmittag, wo sie den Fall gelöst haben. Also noch hat er da nichts irgendwie erfahren, sitzt da in seinem Auto, lächelt die ganze Sache weg und sagt sich, ja, wie erwartet, so einfach wird das nichts. Ja, und damit ist der Fall dann vorbei. Wie es danach mit Conan weitergeht, dazu kommen wir gleich in der spoilerfreien Zone, aber jetzt erstmal zu diesem aktuellen Fall. Ja, es gab natürlich viele Leute, die jetzt irgendwie gesagt haben, oh, ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so ein Fall wie zum 20. Jubiläum, Shinichi Flashback, damals irgendwie im Aquarium oder irgendwie wie zu Kapitel 1000 irgendwas oder größeres und jetzt nur ein Detective Boys Fall mit so ein bisschen Haupthandlung. Schade. Und ja, gut, kann ich verstehen, dass man sich hier vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Hoffnung gemacht hat. Aber ich bin da so, ich halte mich damit nicht so lange auf, sondern gucke dann eher an das, was wir tatsächlich haben und nicht an das, was wir hätten haben können. Und muss sagen, das war jetzt, ja, ein solider Fall, sage ich mal. Es ging dann alles doch irgendwie so ein bisschen schnell, wie das alles aufgelöst wurde und mit diesen Codes und der Täter und irgendwie kein Charakter hat auch irgendwie Namen. Es ist nur so unbenannte Männer, die da rumsitzen und Entführer und es wird auch nicht so viel Zeit mit denen verbracht. Also es ging dann alles, es war ein sehr schnelles Tempo drin in diesem Fall. Und das kann ja auch mal ganz schön sein. Und wenn es dann, es war dann trotzdem unterhaltsam, auch wenn es jetzt nicht so der tiefgehendste Fall war in dem Sinne. Und dann der kleine Happen am Ende, das ist natürlich wieder spannend und so. Also insgesamt für mich ein solider Fall. Aber jetzt gerade so im Vergleich zum letzten Fall mit Hagoba und Kaito Kid ist natürlich schon so eher so, na, eher wieder so die solide Con-Qualität, aber jetzt kein Highlight. Wahrscheinlich in dem Band, in dem es rauskommt. Ja, dem würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Aus den Gründen, die du eben schon genannt hast, was ich vielleicht noch positiv oder positiver hervorheben wollen würde, ist sozusagen, oder das, was den Fall gut macht, ist halt Chihaya, die sorgt hier für frischen Wind, und Yokomizo, der dann auch noch irgendwie damit dazukommt. Da gab es schon witzige Szenen, muss ich sagen. Also hier so dieser Zusammenspiel zwischen Chihaya und Takagiso in diesem Café. Also das war schon sehr amüsant zu sehen, wie sie da irgendwie voll drauf aufgegangen ist in dieser Rolle auch und was sie da gespielt hat. Also ist ein schauspielerisches Talent verloren gegangen. Ja, genau, als dann noch Yukumi so dazu kam. Also das war eine gute Mischung sozusagen, so aus der humortechnischen Schiene. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu lesen. Und das, so wie du sagtest, es ging sehr schnell zu lesen. Also es hat ein sehr schnelles Erzähltempo gehabt, so dass ich, ja, aber zum Ergebnis komme, dass es trotzdem dann nur ein grundsolider Fall ist, weil dann eben so für die Tiefe, ja, die Zeit gefehlt hat am Ende. Und das merkt man schon so ein bisschen, deswegen würde ich auch deine Einschätzung teilen, dass es ein grundsolider Fall ist. Kann man oder sollte man auf jeden Fall mal lesen. Und ja, dann war es das aber auch sozusagen. Also so oft muss man den nicht nochmal zur Hand nehmen. Aber ja, grundsolide halt. Und dann kommen wir zur spoilerfreien Zone, wo wir gleich, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, an das Thema anschließen. Denn dort gab es die News am Ende von Kapitel 1125 im Japanischen, dass als nächstes, normalerweise steht ja am Ende von so einem Kapitel, in welcher Ausgabe des Magazins das nächste Kapitel der Serie erscheint. Und diesmal war das nicht so bei Detektiv Conan, sondern da stand stattdessen, dass in der Ausgabe Nummer 20 2024, die am 10. April erscheinen soll, zum ersten Mal nach 7 Jahren jene Serie fortgesetzt wird. Und ja, da kann man natürlich jetzt, weiß man natürlich als geschulter Detective Kongo Ayama-Fan, natürlich, es geht um den Kaito Kid Manga, beziehungsweise Magic Kaito, wie er ja in Japan heißt. Der hatte zuletzt 2017 Kapitel bekommen und dann ist er ja auch Band 5 erschienen. Und ja, im April kriegen wir kein neues Detective Kon Kapitel, sondern mindestens ein, wahrscheinlich sogar mehr Kaito Kid Kapitel. Und ja, bis dahin kein Detective Kon Kapitel, also fast 3 Monate. Und ist natürlich auch die Frage, wenn wir dann mehrere Kaito Kid Kapitel bekommen, wird ja wahrscheinlich danach eventuell wieder pausiert. Und deswegen, und dann geht erst Detective Kon weiter. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann es weitergeht, aber dann vielleicht auch nochmal einen Monat oder so dazwischen. Also wie genau, das weiß man jetzt noch nicht, aber das sind alles Spekulationen, worüber sich Fans jetzt Gedanken machen. Und da gibt es natürlich auch wieder diejenigen, die sagen, oh, jetzt Magic Kaito, ich will doch wissen, wie es bei Detective Kon weitergeht. Und die Kaito Kid Fans sind aber so, ja, cool, endlich mal wieder ein Kaito Kid Kapitel aus dem eigenen Manga, weil ich zum Beispiel, ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, ich hätte lieber mehr Kaito Kid Kapitel anstatt die Kaito Kid Fälle in Detective Kon. Also so von mir aus gern die Hälfte der Fälle, wie es mit Kaito Kid in Kon gibt und stattdessen dann in den Zeitpunkt Magic Kaito Kapitel. Ja, aber das ist auf jeden Fall das, woran wir jetzt sind. Kaito Kid kriegt neue Kapitel, also mindestens eins, wahrscheinlich mehr, aber man muss dazu sagen, es ist bisher nur eins angekündigt. Am 10. April, am 12. April startet der Kinofilm, Film 27. Also das ist natürlich alles kein Zufall. Wir kriegen ja auch sonst normalerweise Detective Kon Kapitel zum Kinostart, aber diesmal eben hat man sich entschieden zu Kaito Kid. Das war jetzt bei den letzten Filmen auch nicht so. Bei Film 23 gab es keinen Kaito Kid Kapitel. Also das ist jetzt auch nicht der Standard, sondern dieses Mal was Neues. Wie gesagt, da ich freue mich darüber sehr. Und ja, wenn man jetzt irgendwie mit Detective Kon, dass sich da die Leute beschweren, kann ich irgendwo schon verstehen, aber das ist, langsam muss man auch mal ein bisschen dran gewöhnt sein, dass Gosho Aoyama einfach macht, worauf er Bock hat und dass wir nun mal diese Unterbrechungen zwischen den Veröffentlichungen haben, wegen seinem Gesundheitszustand. Und ja, ich würde mich einfach darauf freuen, was da kommt, und ich bin in sehr freudiger Erwartung zu diesem Kapitel. Ja, mir geht es ähnlich. Ich freue mich auch auf das Kapitel. Oder auf dem, ja, Kaito Kid sozusagen in seinem eigenen Manga. Aber ich finde ein bisschen schade, oder das ist halt das, was absehbar ist sozusagen. Das ist natürlich so der Wermutstropfen, der da bleibt, dass eben Detektiv Conan ja dann halt länger pausiert, nicht? Also das ist ja klar. Also wir haben jetzt die Zeit bis April, wo kein neues Kapitel mehr von Conan kommt, und dann ist es so, im April werden dann, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht ein Kapitel sein wird, ein Kapitelfall, sondern dass das auch durchaus mal 3 Kapitel werden, und ja, dann ist der April sozusagen auch wieder rum. Und dann ist schon Mai, und dann ist die Frage, kommt direkt im Anschluss was? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja, und dann ist sozusagen, ne, sind halt hier Februar, März, April, Mai, ohne Detektiv Conan. Das sind halt dann schon, ja, 4 Monate. Und das ist dann natürlich schon eine längere Zeit. Von daher, das kann ich verstehen, dass jemand sagt, ah, ich hätte gerne halt, ne, es muss jetzt nicht jede Woche sein oder alle 2 Wochen, aber vielleicht ein bisschen eher sozusagen wie der Detektiv Conan. Aber gut, ne, das kann ich schon irgendwo sehen. Aber ja, zu dem, was du eben gesagt hattest, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass ja Magic Kaito als Serie ein bisschen regelmäßiger veröffentlicht wird und könnte da auf Conan verzichten sozusagen. Also jetzt gar nicht so auf irgendwelche Kaito-Kid-Fälle, weil ich muss sagen, ich mag die Kaito-Kid-Fälle in Detektiv Conan sehr gerne. Da muss ich nicht unbedingt drauf verzichten. Aber ich könnte insgesamt vielleicht auf ja, wie gesagt, so ein Fall, so ein 3-Kapitel-Fall oder so, durchaus im Jahr drauf verzichten, wenn wir stattdessen Magic Kaito kommen, und dann hätte das natürlich den charmanten Vorteil sozusagen, dass man regelmäßig, ne, einmal im Jahr einen neuen 3-Kapitel-Fall Magic, also Fall, ne, einen neuen, weiß nicht, wie man das sagen soll, ne, ja, ihr wisst, was gemeint ist, ist ja Magic Kaito kein wirklicher Fall, aber ja, so ein Diebeszug oder sowas in einem 3-Kapitel-Fall, dass man den jährlich hätte und sozusagen dann vielleicht auch halt ein bisschen weniger Conan dann im Jahr, aber damit könnte ich persönlich ganz gut leben, weil ich mag beide Serien sehr gerne und ich würde beide Serien ja, gerne weiterlesen, und ja, das wäre so mein Way to go, weil, wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt auf Kaito Kid in Detective Conan verzichten, Ja, sondern würde mir einfach nur wünschen, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit ist, dass man schon weiß, okay, da kann man sich irgendwie auch ein bisschen drauf freuen, auf die Magic Kaito Serie. Aber ich weiß, das ist dann auch wieder so, das ist dann auch den meisten Leuten nicht recht, weil sie sagen, oh, wir haben nur so wenig Kapitel, die überhaupt von Detektiv Conan erscheinen, dann soll es noch weniger werden. Nee, bitte nicht. Von daher, ich höre schon die Kritik, obwohl sie jetzt hier noch nicht ausgesprochen ist. Aber ja, ich glaube, da kann man es am Ende niemandem recht machen. Und ich finde, jetzt so mit dem Kinofilm, da ist das mal was, was man auf jeden Fall machen kann. Zumal, du hattest ja gesagt, die letzten Kapitel von Magic Kaito schon doch recht lange her sind. Ja, ich schließe mich da der freudigen Erwartung auf das neue Kaito Kid, ja, Kapitel an oder die Kapitel. Gehe auch mal davon aus, dass es mehr werden. Allein, weil ich immer noch im Hinterkopf habe, ich meine, in der Treasured Edition, der letzte Band, den wir hier hatten, war da nicht sogar eine Ankündigung zu Treasured Edition Band 6 drinne, wo wir alle noch dachten, hä, wo sollen die Kapitel überhaupt herkommen? Und ja. Irgendwann muss ja der Nachschub dann mal kommen, falls wir das irgendwann mal kriegen sollten. Und ja, ich finde, generell macht auch Kaito Kid als eigene Serie sehr viel Spaß, habe ich sehr gerne gelesen und daher freut es mich auch, dass es da weitergeht. Und ja, da wäre ich auch so ein bisschen bei Johannes, wenn es da ab und an mal so ein, ja, vielleicht. Und wenn es auch nur ein Ding pro Jahr ist oder so, vielleicht, dass man halt auch merkt, ja, die andere Serie geht auch weiter, weil die ist ja auch immer noch nicht abgeschlossen, aber sie fliegt halt eher wie so ein, ja, leeres Phantom durch den Raum, weil Conan ist natürlich präsenter und es geht immer weiter und wir haben die Filme und ja, Kaito Kid ist halt da. Er hat ab und zu mal einen Gastauftritt in Conan. Aber seine eigene Serie, ja, die ist auch immer noch nicht abgeschlossen, aber wie wir gerade gehört haben, letzte Kapitel, was neu war, vor, was habt ihr gesagt, 17? 7 Jahren. 7 Jahre sogar schon, ja, also ewig langer Zeitraum und ja, also wie gesagt, die Serie ist auch noch nicht abgeschlossen und es ist auch noch nicht absehbar, wann die endet. Was da noch alles auf uns zukommt, also da gibt es auch jede Menge Möglichkeiten und deswegen, ja, wäre ich da eigentlich auch nicht abgeneigt, wenn es da regelmäßiger mal ein neues Kapitel oder neue Kapitel zu geben würde. Aber ja, wie Lasse gesagt hat, Aoyama macht sein eigenes Ding, da teilt seine Serien so ein, wie er das möchte, ist ja auch vollkommen in Ordnung, da haben wir ja auch gar nichts zu sagen und ich bin auch immer noch froh, dass er da seine Freiheiten bekommen hat, dass er nicht unter irgendwelchem Druck steht, da immer abzuliefern. Und ja, weil man muss halt auch sehen, Aoyama ist auch nicht mehr der Jüngste, von daher so viel Arbeitstempo und Stress ist auch nicht gut für ihn. Und von daher soll er das mal so regeln, wie das für ihn am besten ist. Und wenn wir dann noch unseren Content bekommen und wenn wir dann alle noch erleben, wie die Serien enden, dann denke ich mal, haben wir alle einen guten Weg gewählt. Richtig, ich hatte das schon wieder fast vergessen, bis du das angesprochen hattest. Wir hatten am Ende von Magic Kaito Band 5 so ein Coming Soon, auch mit dem Text, der nächste legendäre Edelstein heißt Big Shell. Freut dich auf die folgenden Shows von Kaito Kid im nächsten Band. Ist natürlich die Frage, wo kam das damals her? Hat das Aoyama da irgendwie gesagt, hauen wir das mal im Band rein oder waren das die Redakteure oder so? Keine Ahnung, was da jetzt irgendwie angedacht war. Das könnte natürlich der nächste Edelstein sein. Es gibt ja auch noch Aokos Mutter. Der hat Aoyama, über die hat er ja schon mal in einem Interview gesprochen und sie wurde ja auch erwähnt im letzten Kaito Kid Raubzug mit dem Sun Halo. Da wurde sie ja erstmals so richtig erwähnt. Und ja, ist die Frage. Kaito Kid, also ich, Gosho Aoyama hat mal gesagt, er will die Serie nach Detektiv Conan fortsetzen und beenden. Können natürlich seine Meinung geändert haben, aber ich glaube, das wird dann so, was er im Halbruhestand dann irgendwie macht. Weil es gibt ja auch so seinen Freund Mitsuru Adachi zum Beispiel, der ist irgendwann gewechselt in die monatliche Shonen Sunday, die Gesan. Und der veröffentlicht da einmal im Monat so ein 22 bis 24-seitiges Kapitel, einmal pro Monat, also normalerweise ist so ein monatlicher Manga so mal gerne 40 Seiten lang, also davon die Hälfte. Da kann ich mir schon vorstellen, dass Gosho Aoyama einen ähnlichen Weg geht und dann längere Majie Kaito-Kapitel so einmal im Monat zeichnet. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, Majie Kaito hat für mich noch besser funktioniert, als es noch nicht diese Conan-Formel war von wegen drei Kapitel oder zwei Kapitel, sondern ein längeres Kapitel und dann einen Raubzug so in einem Kapitel abgeschlossen. Ja, aber das ist natürlich Zukunftsmusik jetzt so für Kaito Kid. Es steht alles irgendwie in den Sternen, wie viel und was genau da jetzt irgendwie ist. Und Band 6 ist sowieso natürlich wahrscheinlich noch ganz weit weg. Detektiv Conan Band 105 ist jetzt nicht so weit weg. Der wurde nämlich inzwischen auch angekündigt für den 10. April 2024, ganz passend auch zum Film wieder. Und da sind wir dann auch ganz nah dran an den aktuellen Kapiteln, weil wenn der Band draußen ist mit seinen üblichen 11 Kapiteln, dann bleibt nur noch Kapitel 1125 übrig als freies Kapitel, was noch nicht in dem Band veröffentlicht wurde. Und wir wissen ja aus den letzten Jahren, kamen immer so zwei Bände pro Jahr. Eins zum Film und eins dann so September, Oktober. Ist die Frage, wie kommt jetzt nur ein Band Detektiv Conan dieses Jahr raus? Weil wir hatten das ja gerade schon besprochen, so, wenn dann irgendwie noch ein Monat Pause ist zwischen den Majie Kaito-Kapiteln und Conan, wo kommen, dann haben wir wahrscheinlich gar nicht genug Kapitel für ein Band. Allerdings gibt es auch in Japan, wo Olli das auch gerade eben erwähnt hatte, schön, es gibt in Japan dieses Jahr zum 30. Jubiläum offiziell von Shogakukan ein Conan Reread-Projekt, wo man irgendwie das ganze Jahr über jede Woche zwei Bände lesen soll, um dann irgendwie in dem ganzen Jahr den ganzen Manga nochmal zu lesen. Und damals wurde geschrieben, Band 105 und Band 106 sind geplant für eine Veröffentlichung in 2024. Und Band 106, wie gesagt, dafür haben wir jetzt nur ein Kapitel. Ist die Frage, hat Shogakukan das einfach nur irgendwie so dahin geschrieben, so von wegen, mit dem man rechnet, und da hält sich Gosho Aoyama nicht dran, oder das ist keine feste Vorgabe, oder geht es jetzt vielleicht doch schneller weiter mit Conan, als man denken würde, weil die Pause ja jetzt auch so lang ist? Kommt dann vielleicht doch nur ein Majie Kaito-Kapitel und dann direkt ohne Pause ein Conan-Fall? Wir wissen es alles nicht, also das ist alles jetzt Spielerei, Zukunftsmusik. Da werden wir dann sicherlich auch zu kommen, wenn der Veröffentlichung von Majie Kaito, wenn das näher rückt. Ach ja, falls man sich noch Hoffnung gemacht hat, zu dem Majie Kaito-Kapitel irgendwie im Detektiv Conan Weekly, dem hat der Christian Schmidt, der ja Lektorat macht und öfters mal im Conan-Forum unterwegs ist, unter seinem Künstlernamen Klopfer, der hatte dazu geschrieben, dass nein, es wird, das Majie Kaito-Kapitel wird es nicht im Detektiv Conan Weekly irgendwie geben. Das ist da nicht Teil davon. Ich muss sagen, damit habe ich auch schon gerechnet, weil das ist wahrscheinlich lizenzmäßig jetzt nicht alles so einfach, aber da hatten irgendwie Fans nachgefragt und dem hat er eine Absage erteilt. Also, das werden wir nicht dann erstmal im Weekly sehen. Ja. Aber wir werden natürlich darüber berichten auf connews.org und dann euch auch sagen, wann die nächsten Detektiv Conan Kapitel kommen. Das werdet ihr sehen auf connews.org und im Conan-Wiki oder auch im Conan-Forum. Und da kann man sicherlich gespannt drauf sein, auf alles, was da so kommt, sei es Majie Kaito oder Detektiv Conan im Manga. Und dann hatten wir noch eine News in der spoilerfreien Zone, damit hatte ich nicht gerechnet. Es wird nämlich ein Sammelkartenspiel zu Detektiv Conan geben. Detective Conan Card Game heißt es auf Englisch. Das soll starten ab dem 4.5., dem Geburtstag von Shinji und Conan, werden da die ersten Booster Packs und Starter Decks veröffentlicht. Und das scheint auch, wenn man sich die Karten so ansieht, die bisher so als Probe veröffentlicht wurden, scheint das auch richtig Sammelkartenspiel in dem Sinne zu sein, dass man damit auch wirklich spielen kann, wie halt Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon oder ich glaube, es gibt inzwischen noch ein One-Piece-Kartenspiel, Sammelkartenspiel. Ja. Das erfreut sich in letzter Zeit größerer Beliebtheit, dieses ganze Konzept, und jetzt Detective Conan zieht da jetzt auch nach in Zusammenarbeit mit Takaratomy, laut Wikipedia der viertgrößte Spielzeugproduzent der Welt. Also hat man da irgendwie guten Partner damit am Start. Booster Packs, Starter Decks, wie gesagt. Starter Decks sind thematisch nach jeweils einem Charakter gestaltet. Conan, Kaito Kid, Heiji Hattori, Shuichi Akai und Toru Amuro, also die beliebtesten männlichen Charaktere in der Serie. Gibt es natürlich jetzt auch viele Leute, die gesagt haben, warum nicht Ran, warum nicht Haibara, wo sind die Frauen irgendwie. Aber ja gut, die kommen bestimmt noch. Ein Booster-Pack, die gibt es auch, enthält 6 Karten und kostet 308 Yen. Ein Starterdeck enthält 42 Karten und wird 1320 Yen kosten. Und ja, das wird dann ein Projekt sein, was es in Japan gibt. Anlässlich auch wieder des 30. Jubiläums natürlich. Ja, und da kann man mal gespannt sein, was damit, wie viel das befeuert wird, was es da so alles geben wird und wie dieses Spiel dann tatsächlich funktioniert. Das ist jetzt aus den Probekarten noch nicht ganz so ersichtlich geworden. Teilweise kommen mir diese Kartenspiele auch mal nach Deutschland, zumindest für andere Franchises. Also vielleicht weiß ich nicht, ob wir das jemals bei uns zu sehen bekommen werden. Also ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen, aber irgendeine Chance besteht bestimmt. Da bin ich mal gespannt. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet und ich bin mir auch nicht sicher so, ob das jetzt das Richtige ist für so die Detektiv-Con-Zielgruppe. Aber ja, das Detektiv-Con-Card-Game ab dem 4. Mai startet das in Japan. Ich muss dazu sagen, jemand hat das auf dem Newsblog geschrieben, so nach dem Motto, aua, mein Geldbeutel, und dem würde ich mich anschließen. Also das wird bei mir wahrscheinlich ähnlich aussehen. Ich werde es mir sehr wahrscheinlich kaufen, tatsächlich. Und ja, es gibt bei One Piece, gibt es das nämlich auch, dieses Kartenspiel. Als ich zuletzt in Japan war, hatte ich mir auch Starterdecks dazu gekauft zu One Piece, und man muss sagen, das war richtig gehypt in Japan. Also ich war im Sommer letzten Jahres dort und das war sozusagen, ich baue da jetzt hoffentlich kein One Piece Fan, also die alle auf dem deutschen Stand sind, bitte weghören. Ja, als dann Gear 5 sozusagen kam und da die Booster rausgekommen sind, also die Leute standen Schlange, um diese Booster Packs zu kaufen. Also das waren wirklich harte Erfolge und das war dann natürlich auch limitiert, nur eine Person, ein Booster oder ich glaube zwei Booster, also das war echt krass. Und ja, ich hatte mir damals Starterpacks gekauft und ich habe mal geschaut, die sind dann auch in Deutschland veröffentlicht worden, oder ja, ich glaube mittlerweile sind sie in Deutschland veröffentlicht worden, also die haben es, dieses Sammelkartenspiel hat es wohl auch hierher geschafft, und ja, wenn das jetzt bei Detektiv Conan auch einschlagen würde wie eine Bombe, dann ja, könnte das vielleicht auch, würde ich das jetzt so nicht ausschließen, dass das auch nach Deutschland kommt. Man muss natürlich sagen, ja, in Deutschland ist natürlich auch der Markt wieder ein bisschen anders, ne? Also so dieses One Piece, das ist ja doch nochmal ein bisschen größer als jetzt Detektiv Conan, und so ein Kartenspiel mit diesen, mit den Charakteren so. Das kann ich mir auch bei One Piece, oder konnte ich mir auch bei One Piece leichter vorstellen sozusagen als jetzt bei Detektiv Conan. Ja, ich denke mir dann, ja, wer ist die stärkste Karte? Ist es der Täter? Ja, hat er am meisten Angriffspunkte? Keine Ahnung. Oder die besten Effekte, bringt immer den Gegner um? Keine Ahnung, man hat sofort gewonnen. Ja, also das ist so ein bisschen, das weiß ich noch nicht, aber ich bin mir sicher, so aus Sammlergründen werde ich mir das dann schon holen. Wahrscheinlich dann auf Japanisch, und wenn es in Deutsch rauskommt, auch nochmal auf Deutsch, und ich würde mich da persönlich drauf freuen, aber ich sehe auch schon, dass das im Geldbeutel wehtun wird. Ja, ich musste gerade sehr lachen, wo du so sagtest, auch wenn man die Täter hat, hat man sofort gewonnen. Ich dachte so an die 5 Teile der Exodia. Du hast so die 5 Teile vom Täter, den Kopf, den Arm und das Bein und so. Mal gucken. Ich weiß es auch noch nicht. Also, ich kann es mir bei Conan auch schwer vorstellen. Also, Pokémon war sehr erfolgreich, Yu-Gi-Oh! War auch sehr erfolgreich, ist es wahrscheinlich immer noch. Und ja, dann weiß ich noch, es gab Duel Masters, gab es auch irgendwann mal. Und ja, dann hört mein Wissen auch schon so langsam auf, was Trading Card Game angeht. Aber ja, wo du von One Piece berichtet hast, ich weiß, wir hatten in Deutschland auch mal da, schlage ich wieder die Brücke zu ganz vorhin nach hinten mit den Magazinen, da als wir mal unsere Magazine oder ich damals in meiner Jugend die Magazine hatte, da war auch mal so ein Naruto-Kartenbooster mit bei, wo dann eben die Naruto-Charaktere als spielbare Karten abgedruckt waren, wo ich das damals auch nicht kannte und dachte, wow, was ist denn das hier? Ich kenne nur Pokémon und jetzt habe ich das hier. Und ja, von daher in dem Punkt dann, ja, dass quasi unbekannte Kartenspiele auftauchen, könnte Conan halt dann auch mit bei sein, wenn, wie gesagt, auch Naruto das geschafft hat, von dem ich gar nichts wusste. Von daher könnte ich mir das auch vorstellen, dass eben so ein Kartenhersteller auch sagt, Sammelkartenspiele sind immer der Renner und wir versuchen das einfach. Gucken wir mal. Ja, aber auf der anderen Seite, so vom Kampfthema her, kann ich es mir halt in dem Sinne nicht vorstellen, weil, ja, One Piece, schon ein Action-Anime, da ist Ruffy mit Gum Gum und Zorro mit Drei-Schwerter-Stil und die anderen und, ja, selbst Naruto, Ninja, Anime, die haben auch gegeneinander gekämpft. Jetzt stelle ich mir da halt Conan vor und gerade so im Blick auf die Detective Boys, ja, ich spiele Genta und ja, der kann nicht Faustschlag machen gegen Kaito Kid oder so. Der kann vielleicht höchstens alle auf Reisessen einsetzen, aber ja, keine Ahnung, wie das dann funktionieren soll vom Spielprinzip her. Vielleicht funktioniert es irgendwie mit Denken oder Gedankenpunkte, also ja, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz würde ich da, glaube ich, auch zuschlagen. Allein vom Sammelwert her, auch wenn ich mit den Karten selber nichts anfangen kann, weil sie vielleicht sogar auf Japanisch sind oder so. Aber ja, wenn ich da in Japan irgendwie was finden würde und gerade Lasse hat es auch angesprochen, wir haben dann eben Starterdeck Aihaibara und Ranmuri und Masumi Sera oder sonst wen da noch. Da würde ich mir allein schon des Sammelns wegen und um zu wissen, wie diese Karten aussehen, würde ich mir wahrscheinlich so ein Paket mitnehmen. Also die Neugier ist auf jeden Fall da, zuschlagen würde ich und das Argument mit, oh nein, mein Geldbeutel, kann ich eben auch verstehen, wenn wir es halt wirklich mit den Boostern halt auch kriegen. Da lässt man schon ordentlich Geld, wenn man sagt, okay, ich will die eine bestimmte Karte haben und ich hole mir jetzt einfach mal 10 Booster-Packs. Ja, das kann schon ins Geld gehen. Also ich bin sehr gespannt, welche Entwicklung dieses Kartenspiel da noch nehmen wird. Ja, vielleicht noch zwei Anmerkungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das irgendwie macht. Ja, man muss den Täter finden oder man muss irgendwie, es gibt die Detektive und es gibt irgendwie die Täterseiten und man kann dann irgendwie so Zauberkarten, hat man dann halt Tatwaffen und man kann dann bestimmte Sachen, Leute mit ausrüsten oder so, verleitet dann Effekten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwas Gutes konstruieren kann. Aber was mir aufgefallen ist, als ich das letzte Mal halt in Japan war und das gesehen habe mit One Piece in diesem Sammelkartenspiel, da habe ich mir genau dieselbe Frage gestellt und habe gedacht so, wieso gibt es das eigentlich nicht von Conan? Ja, und ich hatte mir dann Sticker gekauft von Conan und habe mir aber so diese Frage gestellt, so, ja, so ein Sammelkartenspiel, so Sammelkarten, so, das würde doch bestimmt auch gut funktionieren und ich hatte mir dann diese Frage noch gestellt und jetzt ein halbes Jahr später sozusagen gibt es dann mit dieser Ankündigung tatsächlich eine Antwort auf diese Frage, von daher, ich freue mich da drauf. Wie gesagt, ich habe mir die Sticker gekauft. Also ist für mich mehr dieser Sammeleffekt sozusagen. Also ich muss da jetzt nicht unbedingt mit Karten spielen sozusagen. Und das ist natürlich auch die Frage, wenn das irgendwann mal nach Deutschland kommt, ja, dann muss ja jemand anders auch dieses Kartendeck haben. So, das sehe ich eher weniger, ehrlich gesagt, dass man sich da jetzt zum Spielen verabredet. Aber so zu diesem dieses Sammelding, das, glaube ich, geht halt schon ganz gut. Und deswegen würde das auch sehr wahrscheinlich oder wird es auch sehr wahrscheinlich funktionieren. Und da bin ich doch sehr zuversichtlich. Und dann gibt es noch eine weitere Aktion zum 30. Jubiläum, über die wir auch schon berichtet hatten. Denn es gibt in den Universal Studios Japan soll es eine dauerhafte DetectiveCon-Attraktion geben in Zukunft. Vorher waren das ja immer nur so zeitlich limitierte Aktionen. Dieses Jahr soll es eine dauerhafte Ausstellung geben. Attraktion geben und die ist jetzt genauer bekannt geworden. Es handelt sich dabei um eine 4D-Live-Show in Universal Studios in Japan. 4DX-Kinoformat, 40 Meter breite Leinwand, immersive Sound- und Lichttechnik, Sprüh- und Nebelmaschine, also all dieses, was man mit 4D verbindet. Und da soll es in der DetectiveCon 4D-Live-Show übersetzt Juwel im Sternenhimmel auch um Kaito Kid gehen. Auf der Grafik, die sie da irgendwie veröffentlicht haben, sieht man Kaito Kid und auch 3D-Modelle von Conan und Toru Amuro und eine Darstellerin stellt auch Ranmuri da in diesem 4D-Kino. Also da wird es dann diese Shows geben ab dem 22. März 2024. Wie gesagt, in Universal Studios Japan in Osaka. Kostentechnisch kostet das Ganze je nachdem zwischen 6.400 Yen und 9.860 Yen. zusätzlich wahrscheinlich, ja genau, zusätzlich zu dem generellen Eintritt nochmal zu den Universal Studios Japan. Das sind also 6.400 Yen, das sind so circa 40 Euro. Also es ist schon ein ordentlicher Batzen Geld. Ja, das ist so ein Ding, da können wir uns ganz sicher sein, das kommt nicht nach Deutschland, anders als die Sammelkarten, aber wenn man, wie gesagt, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, wenn man zufällig in Japan ist, die Universal Studios Japan in Osaka sind, unabhängig auch von Detective Conan, immer ein Besuch wert. Das ist ein sehr toller und hochgelobter Freizeitpark da in Japan. Und wenn man schon mal da ist und irgendwie das Geld übrig hat für so eine Experience, dann kann man da sicherlich auch gerne mal reinschauen bei der Detective Conan 4D Live-Show. Ja, also gerade wenn man aus deutscher Perspektive mal in Japan ist und man mal die Universal Studios besucht und da gibt man ja auch schon, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel die Karte kostet, aber ich würde mal auch schätzen, zwischen 50 und 100 Euro zahlt man da schon als Eintritt. Dann hat man vielleicht auch noch die 40 Euro, um da dieses, als Conan-Fan sowieso, nochmal da diese Show zu sehen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir da nicht so viel drunter vorstellen, auch obwohl ich die Bilder gesehen habe, die Texte dazu gelesen habe. Es ist so. Ja, keine Ahnung, also wie gut das dann ist sozusagen. Ich würde es mir auf jeden Fall auch anschauen, um das mal erlebt zu haben in diesem 4D. Bin ich einfach, weil es mich auch interessiert, wie das denn abläuft und wie das so ist. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht vorstellen, deswegen. So, aber ich wäre auch bereit dafür, entsprechend das Geld auszugeben. Ich meine, gerade so die Deutschen, die sind in der Regel, also wir deutschen Fans, wir sind ja nur, weiß nicht so oft in Japan. Und wenn man dann schon mal da ist, dann sollte man das auf jeden Fall mitnehmen als Conan-Fan sowieso. Und genau, der Park an sich, der lohnt sich auch, macht auch sehr viel Spaß. Kann ich auch nur empfehlen, da mal einen Tag einzuplanen. Oder auch zwei tatsächlich, je nachdem, wie viel los ist im Park und wie lang die Schlangen sind, damit man alles schafft. Ja, ist auf jeden Fall ein wirklich toller Park, lohnt sich auch so dahin zu gehen. Und als Köln-Fan, wie gesagt, kauft euch dann auch noch ein Ticket für diese 4D-Experience. Und dann kommen wir auch noch zu den Anime-Episoden in Japan. Da haben wir natürlich jetzt wieder einiges an Backlog aufzuholen. Angefangen mit Episode 1105 bis 1106. Kaito Kid und die Queen's Bang. Oder auch Kaito Kid vs. Toro Amuro. Inoffizielle Titel quasi. Und zu diesen Manga-Adaptionen erzählt uns jetzt Johannes etwas. Ja, und zwar geht's los mit einer Ausstellung, die Ran, Sonoko und Conan besuchen möchten, die Ausstellung Romanows. Und dort ist auch ein, ja, ich sag mal, ein Diadem quasi ausgestellt mit einem großen Diamanten. Und ja, sie stehen da so ein bisschen in der Schlange und unterhalten sich darüber. Ach ja, Kaido Kid hat auch einen Diebstahl angekündigt. Und ja, wer steht denn da noch in der Schlange? Ja, es ist Azusa und Amuro, die auch hier sind, weil die Klimaanlage ausgefallen ist sozusagen im Café Poirot und der Chef denen dann Karten dafür gegeben hat für diese Ausstellung. Und ja, dann gibt es vor Ort noch einen kleinen Magiertrick, den Amuro macht. Und ja, das kriegt auch jemand anders mit. Es ist der verkleidete Kaito Kid, der dann vor Ort mit einem anderen Zaubertrick sozusagen Amuro ziemlich provoziert und ihn sozusagen herausfordert. Und ja, Amuro ja, nimmt dann sozusagen auch die Herausforderung an. Und drinnen angekommen treffen wir dann natürlich auf ja, Sonokos Onkel und ja, und man wird dann da ein bisschen eingeführt in die Sicherheitsmaßnahmen, die vor Ort sind, ja, wie dieses Diadem geschützt ist, knallt dann die Decke runter und mit einem Fangnetz möchte man Kaito Kid sozusagen fangen. Und Kasami kommt noch dazu als Sicherheitspolizei, hier eine Besonderheit, Amuro hat ihn angerufen, um an die Informationen zu kommen zum Sicherheitssystem und allem Möglichen. Der musste sein Yoko Okino Konzert sausen lassen, sehr zu seinem Leiden. Und genau, das heißt, wir haben hier Kasami und Amuro und Azusa als, ja, sozusagen Kaito Kid Verdächtige, wie sich später herausfallen wird, denn Ran und Sonoko, die sind in einem anderen Raum und beobachten das Ganze sozusagen per Kamera, was denn da vor Ort vor sich geht. Und Kaito Kid fängt dann natürlich auch an mit seinem Diebstahl und nebelt alles in weißer Farbe ein. Und ja, wie es kommt, das Diadem ist vermeintlich schon gestohlen. Und ja, Conan versucht natürlich den Kaito Kid herauszufinden, schafft es auch tatsächlich relativ schnell durch verschiedene Fragen, die er den drei Kid-Verdächtigen sozusagen stellt. Und ja, dann beginnt sozusagen die große Kid-Verfolgungsshow. Man möchte ihn da ein bisschen in Sicherheit wiegen und Kid zeigt sich dann später auch, wird dann konfrontiert von Conan und dem vermeintlichen Amuro, beziehungsweise Amuro stellt ihn dann auch nochmal auf dem Dach. Das ist so ganz grob, worum es ging in Kid vs. Amuro. Ich würde dann zur Bewertung kommen. Ich muss sagen, das ist natürlich ein Fall, der hier, ja, so, ich sag mal, so technisch wie der Diebstahl vonstatten läuft, fand ich das schon ganz interessant. Ja, aber es war jetzt auch nicht besonders, wie soll man das sagen? Also es war, dieser Fallenmechanismus war nicht ganz so verrückt wie sonst, hatte ich den Eindruck, wie er den Diebstahl gemacht hat, wieder so mit einer leeren Schatulle sozusagen über die andere gestellt. Das fand ich, war doch sehr nachvollziehbar sozusagen als Idee, als Trick mit der weißen Farbe, warum man das eingesetzt hatte. Aber so ermittlungstechnisch war das jetzt nicht so schwierig sozusagen herauszufinden, wer es war. Das ist so mein Eindruck und ja, Amuro Kid, das ist so ein bisschen, wirkt ein bisschen gestellt, sage ich mal. Kasami ist dann halt noch irgendwie so zwischen die Fronten geraten, wenn man das so sagen kann. Oder ich glaube, das kann man hier ganz gut sagen, da er dann auch betroffen war. Ja, es ist insgesamt, glaube ich, ein ganz guter Kaito-Kid-Fall. Und ich mag das immer ganz gerne mit Azusa und Amuro. Die sind irgendwie ganz gutes Pairing, auch wenn Azusa immer Angst hat. Also würde jetzt wahrscheinlich schimpfen, wenn ich das so sage, um keinen Shitstorm auszulösen. Ja, aber das fand so den Einstieg fand ich ganz nett in den Fall und auch zwischendrin. Ich fand es auch, war eine grundsolide Umsetzung des Manga-Falls, den ich auch schon mochte. Ja, so ein bisschen falltechnisch schon so ein bisschen bisschen dünner als sonst, aber halt entertaining. Kaito Kid Fall. Animationstechnisch war ich jetzt auch nicht mal wieder so zufrieden. Ist ja immer wieder das Ding, so gerade diese, wie das umgesetzt wurde mit diesem Farbnebel da irgendwie. Das sah jetzt nicht so toll aus, wie sie das alles irgendwie gemacht haben. Also da hätte es vielleicht irgendwie schöner sein können. Dafür gab es dann irgendwie, als Azusa da Kasami versucht, mit Hundeaugen quasi mäßig so zu bezirzen, so bitte, bitte lass mich hier bleiben und so. Da haben sie dann ein bisschen mehr animiert, das sah auch schick aus, aber so ein paar Frames, da macht er nicht irgendwie den restlichen Eindruck wett. Also ja, geschichtstechnisch grundsolide und Anime aussehen, ja, meiste Zeit okay, aber halt nicht spektakulär. Also ja, insgesamt die üblichen Aspekte, die schon im Manga stark waren, sind auch hier wieder stark und die Anime-spezifischen Aspekte. Ja, das Voice Acting ist gut wie immer. Und dann, die Musik ist ganz nett, aber sonst die Animation mal wieder. Naja, aber da beschweren wir uns ja schon seit 10 Jahren gefühlt drüber. Ja, wobei ich sagen muss, eine Szene hat mir noch gut gefallen. Das war am Anfang, wo Amuro zu Conan nochmal angesprochen hat. Bist du sicher, dass es Kaito Kid war? Und dann mit diesen eiskalten Augen sozusagen. Das haben sie ganz gut gemacht. Das war auch noch eine Szene, die hat mir ganz, ganz gut gefallen. Ja, mir hat die Umsetzung hier auch sehr gut gefallen. Fand ich schön, halt eben die Sachen aus dem Manga jetzt in animierter Form zu sehen und ja, wie das Ganze dann eben vonstatten ging und ja, muss auch echt sagen, ich war teilweise auch sehr ratlos, wie das Ganze passiert ist. Es sah einfach absolut gut aus, wie es da abgelaufen ist und ist halt in Manga-Form nochmal anders nachzuvollziehen, als wenn man es nur in Schwarz-Weiß halt in Manga hat und ja, in beweglichen Bildern nochmal ganz anders. Und ja, auch, dass Azusa mit dabei war, sehr schön, hat mich auch wieder an der einen oder anderen Stelle gut reingelegt und ja, auch, das Aufeinandertreffen von Kid und Amuro, ja, war dann auch am Ende gut aufgelöst. Dass dann Kasami da noch irgendwie mit dazukommen musste, gut. Und ja, ansonsten, ja, war das doch guter Einstieg sozusagen hier. Hat mich gut unterhalten, auch, ja, wenn ich das von Amuro so nie gedacht hätte, dass er sich ganz einfach da provozieren lässt. Aber das ist halt so gewesen, ist so, wie es gelaufen ist und ja, von daher war soweit alles nett umgesetzt, waren ein paar schöne Szenen mit dabei und ja, von daher fand ich, war das doch so ganz gut. Ich hatte das, glaube ich, auch schon in der Manga-Besprechung erwähnt. Ich hätte da fast irgendwie gedacht, weil Kid sagt ja, das ist irgendwie ein kindischer Trick und so Und am Ende kommt ja noch diese Auflösung, dass Kid sagt, ja, ich bin aber Kaito-Kid, das heißt, ein kindischer Trick ist okay für mich und so. Ich hätte aber voll gedacht, dass es irgendwie darauf hinausläuft, dass dieser Kartentrick, den Amuro zeigt, dass ihm den Hiro gezeigt hat, Hiromitsu, seinen Kindheitsfreund, dass Amuro den daher kennt und sich deswegen so provoziert gefühlt hat von der ganzen Sache. Aber irgendwie in der Hinsicht kam gar keine Auflösung. Also ja, scheinbar hat dieser einfache Diss gereicht, ja. Ja, naja, Stimmt, aber. das, wo jetzt, wo du das sagst, das wäre voll der gute Turnaround gewesen. Ja, krass, dass sie das nicht gemacht haben. Okay, ja, wäre sehr cool gewesen. Wäre vor allen Dingen für mich auch noch ein nachvollziehbarer Grund gewesen. Nun gut, kommen wir von diesem Manga-Fall zu dem nächsten einteiligen Filler, den wir im Programm haben. Episode 1107, mir wurde eine Falle gestellt. Und dazu erzähle ich jetzt noch mal ein bisschen was. Ein Immobilienmakler wird in seinem Haus bedroht von jemandem, der Geld von ihm erpressen möchte. Und da kommt ihm auch ziemlich nah, packt ihm am Schlafittchen. Der Immobilienmakler stößt ihn dann weg und scheinbar ist dieser Erpresser, schlägt dabei mit dem Kopf auf eine Tischkante auf. Dann kommt ein Freund von dem Immobilienmakler rein und sagt: Hey, ist das der Typ, der dich erpresst? Warum liegt er auf dem Boden? Fasst ihm in den Hals, oh Gott, er ist tot, oh nein, wir müssen schnell die Leiche irgendwie verstecken. Das machen sie dann auch zu zweit. Der Freund schickt dann den Immobilienmakler weg, damit er sich ein Alibi verschafft. Und dann sind sie später, ein paar Stunden später, wieder zu Hause zusammen bei dem Immobilienmakler. Und es war alles, puh, alles nochmal gut gegangen. Aber dann steht eine Frau an der Tür, die sagt: Hey, ich will mit diesem Typen sprechen, mit dem Erpresser. Ich weiß, der ist hier reingegangen, der hat mich betrogen um Geld. Und wenn ihr den jetzt hier irgendwie versteckt, dann rufe ich die Polizei. Und das wollen sie natürlich nicht. Deswegen schlägt der Freund vor: Hey, kannst du ihr nicht einfach das Geld geben, das Geld ausbezahlen, warum der Typ sie betrogen hat, damit sie die Schnauze hält? Und das macht der Immobilienmakler auch. Und es stellt sich dann heraus, der Typ ist gar nicht tot, sondern die drei, der Freund, die Frau und der Erpresser, haben alle zusammengearbeitet, um den Immobilienmakler zu beschubsen, um diese 30 Millionen Yen, die er zufällig im Haus hatte, in Bargeld. Und das ist ein eiskalter Betrugsfall dann gewesen. Ja, die Kogoromori und Con kommen dann am nächsten Tag zu dem Immobilienmakler dahin und waren eigentlich für was ganz anderes beauftragt, aber er will sie dann abwimmeln und sie kriegen dann relativ schnell von ihm raus, ja, was am vorherigen Tag passiert ist, weswegen er jetzt keine Detektive mehr haben will und sind auch gleich voll bei dem Schluss, okay, der hat. Die haben dich betrogen. Sie fahren dann hin zu der Stelle, wo die Leiche vergraben wurde, um zu zeigen: Hey, der ist bestimmt gar nicht tot, sondern es war alles Betrug. Aber oh Schock, die Leiche ist doch da, tatsächlich. Und Migure und Takagi rücken dann an und verhaften den Immobilienmakler und seinen Freund. Und Kogoro versucht dann irgendwie einzugreifen, hier Betrug, aber haben natürlich noch keine Beweise. Und dann ermitteln Kon und Kogoro so ein bisschen separat. Kon untersucht das Haus von dem Immobilienmakler und Kogoro sucht nach der Freunde, nach der Frau aus diesem ganzen Betrugsfall. Und das läuft dann am Ende alles wieder zusammen, wo dann der Fall aufgeklärt wird. Und zunächst überführt Kuro dann den Freund, dass der tatsächlich der Täter war. Und das wird auch scheinbar auch von der Autopsie bestätigt. Aber Conan betäubt dann Kuro und kann den wahren Täter überführen, nämlich der Immobilienmakler selbst. Er hat sich nämlich nur vorgetäuscht, betrogen zu werden, um den Erpresser zu töten, der vor 10 Jahren indirekt für den Tod der Frau des Immobilienmaklers verantwortlich war. Ja, und damit ist der Fall dann auch endgültig abgeschlossen. Ja, es war eigentlich ein ganz netter Filler. So vom Grundkonzept her fand ich das schon alles interessant. War jetzt nicht der schlechteste Fall. Ich muss aber sagen, gerade am Ende der Auflösung, die Beweise, die Conan am Ende vorbringt gegen den Immobilienmakler, also erstmal haben wir die nicht immer wieder nicht gesehen, immer und immer doof. Und dann sind die Beweise auch sehr schwach. Also nämlich zu sagen, du hast deine Haushälterin weggeschickt, weil unter dem Vorwand, dass du teure Süßigkeiten von einem Freund geschenkt bekommen hast und die hast du an deine Haushälterin weitergegeben, damit sie den Abend bei ihrem Sohn verbringt. Und aha, du hast diese Süßigkeiten gar nicht geschenkt bekommen, sondern du hast sie dem Kaufhaus gekauft. Und Ja, dafür ist hier die Quittung und das reicht so als Beweis für alles Mögliche drumherum. Also, das war, da ging es dann am Ende ziemlich schnell, einfach nur das nachzuerzählen, dann zu sagen, ja, und hier die Quittung beweist das und das. Okay, ah, ich hab's getan, ja, ich wollte mich rächen und so. Also, eigentlich ganz interessanter Fall vom Konzept her und auch so bis zum Ende ganz interessant, aber dann die tatsächliche Beweisführung war dann eher schwach, würde ich sagen. Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich hätte wahrscheinlich das auch eher so gemacht, dass man ihn sozusagen über das Motiv dazu verleitet, dann doch zu reden. Das Motiv war ja seine verstorbene Frau und dass man da irgendwie ihn unter Druck setzt und er deswegen gesteht. Weil ich fand das auch, diese Quittung, man hatte gar nicht gesehen, wofür diese Quittung gewesen ist. Ja, das wurde ja dann auch erst in der Auflösung offenbart. Konnte man sich vielleicht zwischenzeitlich denken, aber wurde halt, wie gesagt, vorher explizit nie gezeigt, dass das für diese Hokkaido-Süßigkeiten waren. Ja, so, das ist sicherlich ein Schwachpunkt gewesen, hätte man irgendwie noch ein bisschen gescheiter lösen müssen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich den Fall ja doch für einen Fillerfall grundsolide fand. Also auch jetzt vielleicht nicht so, also sicher nicht so gut wie der Kid vs. Amuro-Fall, aber für Fillermaßstäbe muss ich sagen, das liegt vielleicht daran, dass man nicht mehr so gute Sachen gewöhnt ist, aber er hatte viele Wendungen drin und das hat ihn ganz interessant gemacht. Also ich muss sagen, ich war dann doch einigermaßen zufrieden, auch wenn dann die Auflösung vielleicht nicht ganz so gelungen ist. Insgesamt hat man schon so mitgerätselt, hat gedacht, okay, der ist betrogen worden, ne? Vielleicht nicht und aber wie ist jetzt der Typ gestorben und wer hat ihn umgebracht? So, es hätten ja auch die Komplizen sein können tatsächlich, dass da nochmal irgendwie ein Plot-Twist drin ist. Ja, also ich fand, das war schon, konnte man gespannt, sage ich mal, anschauen und das ist ja das, was ich, oder das ist zumindest was, was ich mir ein bisschen erwarte von einem Filler, deswegen würde ich sagen, ist schon grundsolide gewesen. Ja, dem schließe ich mich soweit an. Also das Konzept war wirklich sehr interessant. Gerade dann auch der Anfang, wo er dann halt sagt, hier komm, wir tun einfach mal so, ne, wir vertuschen das alles und dies und das. Und dann haben sie es geschafft. Und dann kommt diese Frau und dann, oh nein, das droht aufzufliegen und bezahl sie man lieber. Und dann macht er das. Und dann sieht man so die drei Typen da und dann denkt man sich, Alter, was war das denn für ein Plan? Und dann denkt man, ja, okay, so, ne, hat sich halt so ergeben. Und dann kommt Conan und Kogoro und dann, oh ja, das war halt ein Betrug. Sie decken genau das auf, was wir gesehen haben. Und dann gehen sie zu diesem Leichenfundort, wo ja keine Leiche ist. Und auf einmal ist doch eine Leiche da und ich dachte, hä? Wieso ist die denn jetzt doch da? Was ist denn hier jetzt? Was geht hier denn jetzt ab? Also, das fand ich war schon echt gut, wie Johannes sagte, diese vielen Wendungen, die da drin waren. Und dann auch, ja, der Grund, sag ich mal, so das Tatmotiv und so, das war dann auch alles nachvollziehbar, auch wie sich das so ereignet hat dann. Aber ja, hatte dann doch seine Schwächen auch dann am Ende, gerade eben. Einmal, ja, was Lasse schon gesagt hat, dieses Offscreen wieder mit dem, oh, ich habe eine Idee und wir überprüfen irgendwas, was, keine Ahnung, ja, und dann später, ja, wir haben das und das überprüft und, aha, gut zu wissen, habe ich nicht gesehen, aber ja, und, ja, was eben auch, was ich halt seltsam fand, wie mit dieser Quittung umgegangen ist, die ja beim ersten Mal, als Conan die halt gefunden hat, sagt er noch irgendwie sowas wie, ja, wird mit dem Fall hier nichts zu tun haben, ist unrelevant dafür. Und später ist aber genau das, was den Täter zum Gestehen bringt oder überführt, wo er vorher noch gesagt wurde oder gedacht wurde, aktiv von Conan, ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das fand ich, war sehr widersprüchlich. Also, das, ja, hat sich mir nicht erschlossen, wie etwas, was vermeintlich unwichtig war, dann später doch zum Überführen beigetragen hat. Gerade weil er das selber gedacht hat, das fand ich, war ein sehr unlogischer Punkt mit drin. Und ja, das hat mich so ein bisschen, ja, unzufrieden dann am Ende gelassen. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, war das doch ein guter Filler im Vergleich zu dem, was man sonst so abgeliefert bekommen hat. Und deswegen, ja, das hat doch Spaß gemacht, den zu gucken. Gut, dann haben wir als nächstes einen weiteren einteiligen Filler, Episode 1108, das versteckte Geheimnis in den Karten. Und zu diesem Filler erzählt uns jetzt Olli nochmal etwas. Ja, die Sammelkarten kommen auch in Detektiv Conan nicht ja, vorbei sozusagen. Hier geht es allerdings um die berühmte Serie Jaiba, ist ja sehr bekannt in Conan. Da gibt es in einem Buchladen so eine, ja, Spielkartenecke. Da ist der Professor zusammen mit den Detective Boys und Mitsuhiko spielt da eben gegen Genta und zieht eine seiner super seltenen Karten und kann damit halt Genta dann in den Boden stampfen, wo der dann halt sagt: Boah, das ist voll unfair, du hast nur gewonnen, weil du diese seltene Karte hast. Und dann sind da noch zwei andere, ja, ich sag mal junge Erwachsene, die eben auch das Spiel spielen. Mitsuhiko kennt die, weil er sich halt mit den Karten an sich beschäftigt, mit dem Thema, und weiß: Oh, das sind bekannte Turnierspieler, sage ich mal, die eben diese Trading Card Games, wo auch offizielle Turniere abgehalten werden, die besuchen die, und ja, die sind jetzt halt da, und Mitsuhiko erkennt die beiden dann halt, und dann ja, wird eben beschrieben, wie die so taktisch spielen, dass der eine eben die Auffassung vertritt, man kann auch mit normalen, gewöhnlichen Karten, die eben einen guten Effekt haben, kann man da entsprechend gut gegen die seltenen Karten gewinnen. Und ja, dann ist das eben auch so eine Möglichkeit. Und dann kommt aber der krasse Gegensatz, sage ich mal, so ein reicher junger Unternehmer, der eben Geld hat und sagt: Das ist alles Quatsch, nur wer die super seltenen Karten hat, hat die Macht und kann alle ungespitzt in den Boden stampfen. Dann hat er da noch seinen, ja, keine Ahnung, was das ist, so ein Begleiter, der immer so kleinlaut und: Ja, Sie haben recht, ich stimme voll zu, so einer ist das. Und ja, die wollen sozusagen alle, ja, auch eben entsprechend spielen an dem Tisch und ja, jagen dann die Kinder sozusagen weg. Und der Mann mit den super seltenen Karten, dieser reiche Jungunternehmer, legt die dann auch ganz stolz da auf den Tisch und die Kinder sind voll begeistert, wollen die sich eigentlich nur mal kurz ansehen, und da reagiert er sehr gereizt drauf, dass die Kinder die bloß nicht anfassen sollen mit ihren dreckigen Pfoten. Und ja, dann wird aber dieser reiche Unternehmer von dem einen so ein bisschen in die Schranken gewiesen, dass er sich doch mal ein bisschen benehmen soll, weil ja, er wisse schon warum, und dann wird er plötzlich ganz kleinlaut und ja, das scheint so. Und auch der, den er dabei hatte, der ist auch wohl so eher dann kleinlaut, als der Typ das da gesagt hat. Naja, und dann geht's eben weiter. Dann muss der eine vor dem Spiel nochmal kurz aufs Klo gehen, weil der macht das immer so wohl vorher. Vielleicht ist er aufgeregt, keine Ahnung. Naja, dann ja, er ist dann weg, und dann, ja, wollen die anderen da eben, ja, sind da noch so ein bisschen. Der eine ist dann auch irgendwie so, denkst: Naja, wenn ich hier eher nicht so mir aus dem Weg gehen kann von irgendwelchen, ja, Konfrontationen oder so, dann mache ich das halt. Dann geht er halt so ein bisschen zur Seite, und plötzlich scheint sich das eine Bücherregal, das fällt plötzlich um und begräbt den einen Spieler da unter sich. Dann geht auch noch der Feueralarm los und alle natürlich sofort Panik und hier raus Feuer. Die Erwachsenen rennen alle panisch durcheinander. Die Kinder werden gedroht, platt zu treten. Conan wird dann von dem einen da noch gerettet. Dann wird es aber ganz schnell, ja, gelöst und beruhigt von dem Ladeninhaber, dass es heißt: Nein, kein Feuer, alles entspannt, alles gut. Und ja, dann gehen sie zurück zu dem Spieltisch, wo eben das Regal umgefallen ist, und stellen halt fest: Oh ja, der eine ist halt tot. Und ja, erst sieht es so aus, ja, dass der Mann durch das Bücherregal erschlagen wurde, aber da kommen dann so ein paar Zweifel auch bei Chiba und Takagi, die dann so ermitteln, und dann heißt es halt: Ja, aber das Regal ist so massiv, das kann ja eigentlich nicht einfach umfallen. Und dann gilt es halt herauszufinden, ist der Mann dadurch gestorben? Wie ist denn dieses Regal dann umgefallen, wenn es offenbar so massiv war und doch stabil stehen konnte? Ja, und dann werden auch nebenbei eben noch so die, ja, kleineren Motive, sage ich mal, aufgedeckt, was sich hinter der einen oder anderen Aktion von dem, ja, reichen Typen da verbirgt, was der zu verdecken hat, weil der auch nicht unbedingt wollte, dass da ermittelt wird. Und ja, letztendlich kann dann alles durch, ja, Professor Agassa in Zusammenarbeit mit Conan oder umgedreht, wie man es nennen will, kann das entsprechend alles aufgeklärt werden. Ja, und am Ende haben die Detective Boys dann wieder ein neues Spiel, wo auch der Professor begeistert von ist. Also ich muss sagen, ich fand den Fall erst ganz okay, weil der Aufbau und so, das war alles grundsolide. Aber wie das dann erst aufgelöst wurde, das war jetzt nicht einfach nur so, ah, das war ein bisschen schwach von der Beweisführung her, sondern hier, also dieser Fall war komplett unlogisch und bescheuert. Weil am Ende stellt sich heraus, nein, der Mann ist gar nicht gestorben, dadurch, dass das Regal auf ihn gefallen ist und dadurch ist er dann zu Boden gefallen und hat sich den Kopf am Boden aufgeschlagen und ist dadurch gestorben, sondern der Täter hat sich während dieser ganzen Verwirrung da zu ihm begeben, als er noch gelebt hat unter dem Regal, und hat ihn dann mit mehreren Tritten auf den Kopf getötet, und zwar in so einer Art und Weise, dass Blutspritzer seine ganzen Hosenbeine hoch bedeckt haben, die er dann auch zwischenzeitlich irgendwann abgemacht hat, und die können sie dann später mit Luminol beweisen. Und niemand, wirklich niemand, selbst ein Laie und schon gar nicht die Spurensicherung, die anrückt, würde es verwechseln, dass mehrere Tritte auf den Kopf, wo so hoch Blut spritzt, zu halten für, ah, da hat er sich wohl dann den Kopf einmal am Boden aufgeschlagen und ist dadurch gestorben. Das müsste solche Verwundungen ergeben haben, die niemals daraus entstanden sein könnten. Und wir sehen ihn ja auch unter dem Regal. Der hat nicht mehrere Trittwunden, wo das Blut so hoch gespritzt ist. Also das stimmt ja vorne und hinten nicht. Aber die sind ja offensichtlich da auf dem Hosenbein am Ende. Und das ist dann der große, ah, damit sind sie jetzt überführt. Aber niemand, das kann man gar nicht verwechseln. Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Und dann noch irgendwie, ja, der Feueralarm, der wurde ausgelöst durch diese eine Carmen Yaiba-Figur, die da im Regal war, und die ist dann so rübergesteuert und hat den Alarm getroffen. Was wir nicht sehen, obwohl ja noch dieser eine unterwürfige Typ davor stand und dann so zurückweicht, und dann sah es fast aus, als hätte der das versehentlich ausgelöst, aber wie da die Figur geflogen sein sollte, keine Ahnung. Und wie viel der Täter eigentlich während dieses Feueralarms getan hat. Er hat den Mann getötet, erstmal. Dann hat er offensichtlich die Schnur da entfernt, im Klo runtergespült und seine Hose von den Blutspritzern befreit. Und dann ist er zu Conan gekommen. Und in dieser kurzen Zeit von dem Feueralarm, was da alles passiert ist, das Zeitfenster war eigentlich viel zu kurz für irgendwas. Und ja, also das ist dann auch noch blöd. Aber dieses, wie er ihn am Ende, man sieht, dass er ihn mit so mehreren Fußtritten gegen den Kopf tötet. Und wo das Blut so hoch spritzt, da habe ich mir gedacht, so, also nee, das könnt ihr keinem verkaufen, dass das irgendwie die Spurensicherung verwechselt hat. Also das ist einfach nur komplett unlogisch. Danke. Danke, dass du das jetzt gesagt hast und es nicht nur mir so ging. Ich habe mir fast genau dieselben Fragen oder Probleme sozusagen gestellt. Das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Erstens das mit diesem Feueralarm. Ich meine, selbst Conan hat sich ja irgendwie gefragt, naja, war jetzt diese Figur denn der Auslöser? Aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil ich hatte auch zuerst, hatte ich den Eindruck, dieser unterwürfige Typ hat diesen Feueralarm ausgelöst, als er nach hinten gefallen ist, irgendwie und dagegen gekommen ist. Aber das damit, du hättest ja mit nichts von dem rechnen können als Täter. Also weder, dass der Typ so zurückgeht und den Feueralarm anmacht, noch, dass diese Figur genau so fliegt, dass sie da reingeht und diesen Knopf drückt von diesem Feueralarm. Also da hättest du mit beiden nicht rechnen können. So, aber das war ja irgendwie vorausgesetzt sozusagen, oder klar, dass dieses Bücherregal, dass, wenn das jetzt umfällt, dass es den nicht sofort tötet. Und dann halt eben diese Sachen, die du angesprochen hast, eben auch mit diesen Fußtritten. Ich habe mir auch gedacht, hä, ja, also, dann ist der aufs Klo gegangen, hat dieses Seil weg. Dann muss der ja auch irgendwie die Hose sauber gemacht haben, ja. Also, ich weiß nicht, wer Blut schon mal auf irgendwie Klamotten hatte. Das ist jetzt nicht so, dass man da einfach mit Wasser drüber geht und schwuppdiwupp ist das weg. So, das bei so vielen Spritzern, die da angezeigt sind bei dieser Luminol-Reaktion. Das muss ja alles voll gewesen sein. Also, Da wäre es ja schneller gewesen, sich eine neue Hose anzuziehen oder das, ne? Also, das war verrückt und es ist genauso, wie du sagtest, ne? Wenn der Feueralarm losging, es hat ja keiner diesen Laden oder war jetzt nicht sichtbar, dass jemand diesen Laden verlassen hätte, na, sondern dass die alle rumgetürmt sind und dieser Verkäufer hätte noch innen drin gesagt: Hier Leute, es brennt gar nicht wirklich. Also, wie hätte das denn zeitlich passieren sollen? Und auch wie er dieses Regal umwirft, da ist dann dieser Nylonfaden sozusagen gespannt, der läuft wirklich in Sichthöhe. Genta war Hüfthöhe, er hat genau auf diesen Gürtel geguckt. Und der Professor stand auch noch daneben und es merkt niemand, dass da also, ne, eine durchsichtige Schnur, ja, die ist ja nicht unsichtbar, die ist durchsichtig, dass sie da gespannt ist und dass er ganz komisch und angestrengt laufen muss, damit überhaupt dieses Regal umfällt. Ich weiß nicht, also das war alles, ja. Bis zu diesem Zeitpunkt sozusagen, wo das Regal umgefallen ist, war es okay und dann ging es halt bergab. Also kann man hier eine Detektiv-Conan-Sammelkarte oder Jaiba-Sammelkarte kann man für diesen Philipp vergeben, aber das ist auch schon zu viel der Ehre. Müssen wir vielleicht noch zerreißen, wenn es nicht so schade für die Karte wäre, sodass es nur ein halber Punkt ist. Keine Ahnung. Also ich war sehr enttäuscht von dem Philipp. Ja, ich muss auch sagen, also mich hat das Thema mit den Karten mehr gecatcht als das andere, was ihr gerade so schön alles ausgeführt habt. Ja, von daher habe ich auch gedacht am Anfang, oh ja, das mit den Karten und man kann da die Schwachen auch platt machen und dann ist da dieser reiche Typ da mit, oh nein, nur Geld regiert die Welt. Die waren alle sehr interessant so, aber dann, ja. Dann ging das Ganze los, was wir eben gehört haben. Und ich bin auch so über ein paar Punkte gestolpert. Ich nehme jetzt nur mal so ein paar, weil das meiste haben wir gerade gehört. Aber allein diese Figur, die da fliegt und diesen Knopf drückt, das ist so eine kleine Figur. Und so ein Knopf, der geht nicht los, indem man da mal eben gegenpustet. Also man muss ja schon den Knopf drücken, wie bei so einer Klingel. Wenn man die ganz leicht nur berührt, geht die ja auch nicht los. Also. Das dachte ich schon mal, hä? Was ist denn das? Das kann doch gar nicht sein. Und dann halt eben auch der Typ, der Täter, was der in diesem Feueralarm in der kurzen Zeit einmal gemacht hat. Und wie Johannes schon sagte, keiner von diesen Menschen hat den Raum verlassen. Hat den niemand gesehen? Auch nicht, als der da den Typ getreten hat, auf das Klo ist mit seinen blutigen Klamotten. Und so weiter und so fort. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das war jetzt kein Riesenbuchladen. Das war ein normaler Buchladen, wo nicht wenig Menschen waren. Und auch wenn die alle panisch durcheinander gerannt sind, selbst wenn keiner das Blut oder was auch immer gesehen hätte, es müsste ja eigentlich aufgefallen sein, wenn da so ein Typ ist, der ganz entspannt auf die Toilette geht oder zumindest in Richtung Toilette geht, während alle anderen panisch Richtung hier Ausgang rennen oder so. Also, das hat sich mir auch null erschlossen. Also, ja, von daher. Also, die ganzen Sachen mit den Motiven und so und dass der eine da dann auch geschummelt hat und so. Ja, das war noch, konnte man da noch so nachvollziehen, aber dieses große Manko da bei dem ganzen Feueralarm und so, wie das abgelaufen ist, also. Da war schon, nee, also, nee, das war nicht nachvollziehbar und somit, ja, war das leider auch keine besonders gute Folge. Wie gesagt, mir ist mehr der Sammelkarteneffekt im Hinterkopf geblieben, als dass ich den Fall logisch und gut auflösbar fand. Als nächstes haben wir die Episoden 1109, 1110, Takagi und Date und das Versprechen im Notizbuch Teil 1 und 2, eine Manga-Umsetzung aus Band 101 und 102. Und zu den Episoden erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. Die Detective Boys sind mal wieder auf dem Heimweg von der Schule, als sie zufällig auf Sato und Takagi treffen, die gerade einen Verbrecher verhaften und Takagi will dann die Verhaftungszeit in seinem Notizbuch festhalten, was das alte Notizbuch von Wataru Date ist, und findet da einen Code drin, wo Date daneben geschrieben hat: Nächsten Samstag mit Takagi, das war kurz vor seinem Tod. Con findet dann den Code heraus und stellt fest, der führt sie zum Café Poirot, wo sie ganz schnell auf einen alten Entführungsfall stoßen, nämlich diesem letzten Fall, an dem Date und Takagi gearbeitet haben, bevor Date an einem Verkehrsunfall gestorben ist. Und dieser letzte Fall wird jetzt wieder aufgegriffen, denn da ging es um ein entführtes Kind, was jetzt immer noch entführt ist und zufälligerweise die nächste potenzielle Lösegeldübergabe in wenigen Minuten bevorsteht, weswegen Conan schnell einen Plan zusammenwirft, um den Täter zu überführen, und das klappt auch und das Kind kann gerettet werden, aber stellt sich raus, es wurde auch noch ein zweites Kind entführt und daran müssen sie dann, dieses Kind müssen sie dann retten anhand der Aussagen von dem ersten Kind, müssen sie das zusammensetzen und sich erschließen, wo könnte er ungefähr gefangen gehalten worden sein, und am Ende gelingt es dann, das zweite Kind ebenfalls zu retten. Ja, das ist, wie auch schon bei den Manga-Fällen, habe ich das ja schon öfter erwähnt, das ist ein etwas untypischer Detektiv-Conan-Fall diesmal, weil es nicht so diesen klassischen Fall gibt, sondern dass wir im Manga hatten wir quasi immer in jedem der drei Kapitel ein Mysterium, was so angeschnitten und aufgelöst wurde und dann Cliffhanger zum nächsten. Im ersten Kapitel ist es dieser Code, im zweiten Kapitel ist es, was ist mit der Lösegeldübergabe, und im dritten Kapitel ist es, wo ist das zweite Kind, was kann das erste Kind uns für Hinweise geben. Das klappt hier in der Anime-Umsetzung, ist das ein bisschen von der Struktur her mit denen, weil das ja jetzt nur zwei Episoden statt drei Kapitel sind, ist dieses erste Mysterium quasi fast ein bisschen egal, aber dann mit dem zweiten funktioniert das ganz gut, dass man dann erstes mit dem Kind hat und dann im zweiten die Auflösung und dann das nächste Kind. Also es ist vom Pacing her ein Fall, der so ein bisschen schneller ist und sich nicht so sehr jetzt so mit den richtig tiefen Falldetails aufhält, aber es ist trotzdem ein entertainiger Fall mit Toru Amuro, der spielt auch noch so ein bisschen die Rolle und die Vergangenheit mit Date und wie er so zusammenspielt und alles und diese Kinder. Das fand ich eigentlich auch hier im Anime ganz charmant, diese Story, wie die umgesetzt wurde hier. Ja, mir hat die Umsetzung wie ja beim letzten Fall des Mangas auch sehr gut gefallen. Hat mir Spaß gemacht, da so nachzuvollziehen auch wie das mit den Mysterien dann halt war. Ich sag mal, langsamer Einstieg dann mit den Sato und Takagi und dann diese Notiz da und dann rausfinden, was das ist, und dann sind sie im Café und da ist das nächste Mysterium und dann wie diese Übergabe da stattfand und das alles, und dann auf einmal heißt es, nein, das war gar nicht vor so und so viel Zeitraum, sondern das war erst letzte Woche, und alle, hä, wie kann das denn sein? Und dann auch, ja, eben, dass es dann eben daran geht, das zweite Kind dann noch zu retten und dann den Entführer da reinzulegen und wie das dann alles so kommt, und dann hat Takagi mal wieder so einen seiner Auftritte und ja, sorgt dann am Ende mit so seiner Konfrontation, wo er an Date denkt, finde ich, ist eine mit der besten Szene, wo man so denkt, Alter, Takagi kommt jetzt so richtig und macht den fertig, und naja, dann kommt es, wie es halt kommt, und wir sehen dann Sato als nächstes, dann wie sie bei Takagi ist, und ja, und dann auch schön fand ich dann am Ende noch der, ja, zweite kleine Junge, der dann eben diese Packung Zahnstocher da vorbeibringt und dann eben sagt, ja, wo ist der andere Polizist, bitte geben Sie ihm das hier, weil er hat versprochen, uns zu retten, und ja, toll, dass das alles geklappt hat. Diese, ja, rührende Stimmung fand ich dann gut, und auch, dass sie dann eben nicht gesagt haben, okay, ja, wird schwierig, ihm das irgendwie zu geben, sondern dass sie gesagt haben, ja klar, machen wir, obwohl wir es eigentlich nicht dürfen, wegen Bestechung, blabliblub und so. Und dann freuen sich die Kinder, dass er das kriegen wird, und nur wir wissen ja eigentlich, dass er die halt niemals kriegen wird, weil er leider schon verstorben ist, und ja, er hätte das bestimmt auch gern gesehen, wie der Fall so aufgelöst worden wäre. Also ja, muss ich sagen, das waren doch zwei sehr schöne Episoden. Gut, dann schauen wir doch mal, wie das mit den nächsten beiden Episoden sich verhält. Wir haben nämlich noch zwei Filler-Episoden, Episode 1111 und 1112, Rub Goldberg-Maschine. Und was es damit auf sich hat, erzählt uns jetzt Olli nochmal. Ja, ein sehr interessanter Titel, und man lernt auf jeden Fall was, wenn man eben herausfindet, was die Rube Goldberg-Maschine ist. Die sehen wir nämlich auch gleich zu Anfang, und nebenbei hören wir anscheinend irgendeine Radiosendung, wie auch immer. Und dann ist es da so, dass es mitten im Wald, da scheint so eine Art automatische Vogelfuttermaschine zu sein, die um 6 Uhr morgens Futter ausgibt und dann kommen da so die kleinen Vögelchen, wollen das essen. Dann gibt es da aber nur den großen, bösen Raubvogel, der die dann jagt und dabei schmeißt er diese Maschine da um. Und dann wird eine ganze Reaktionskette in Gang gesetzt. Und am Ende kommt es dann dazu, dass so eine Axt durch die Luft fliegt und wir hören jemanden schreien, aber wir sehen noch nichts. Und dann ist die Szene direkt bei Rankornen und Kogoron, die gerade einen Auftrag abgeschlossen haben und auf dem Heimweg sind. Und dann bemerken sie aber, oh, da ist Polizei vor irgendeinem Gebäude. Dann ist auch Kommissar Yamamura dabei, weil sie sind gerade in Gunma. Und der bringt sie dann eben zu dieser Villa. Und da liegt eben der Inhaber der Villa, was auch ein, ja, bekannter Besitzer eines, ja, großen Franchise-Unternehmens, einer Restaurantkette halt ist. Ja, der ist da so ein Vorsitzender dieser Restaurantkette. Und der ist tot. Der wurde wohl erschlagen von seinem Kaminrohr, was da draußen stand. Und Kommissar Yamamura ist halt der Meinung, ja, das war halt leider so ein tragischer Unfall. Er hat morgens um 6 da seinen Kaffee getrunken. Dann hat ihn dieses Rohr da erschlagen und das war's dann leider. Conan ist da halt so ein bisschen anderer Meinung, weil er sich den Tatort dann halt angesehen hat und gesagt hat, nee, da ist doch so ein gerader Schnitt und das ist doch ganz komisch. Er sucht dann halt auch mit seiner Brille die Umgebung so ein bisschen ab, findet dann auch dieses Haus, wo eben die Maschine installiert ist. Dann gehen sie halt dahin, um sich das ein bisschen genauer anzusehen, finden eben diesen Mechanismus und sagen halt, aha, okay, das ist auf jeden Fall kein Unfall gewesen, sondern mit Hilfe dieser Maschine hat sich der Täter ein Alibi verschafft und ja, dann geht's eben darum rauszufinden, wer das denn war. Und da ja die Tatsache, dass er halt um 6 Uhr morgens Kaffee getrunken hat, wichtig ist, verdächtigen sie halt erstmal die Personen, die im Haus waren. Dann erzählt aber die Frau, ja, er hat das mal in so einer Pressekonferenz, in so einem Interview hat er das mal gesagt, dass das seine Angewohnheit ist, was dann eben den Kreis der Verdächtigen stark erweitert. Naja, sie gehen dann trotzdem noch eben zu möglichen Tätern, weil eben auch die Frau sagt, sie könne sich da wen vorstellen und das ist dann der ja, Geschäftsführer der Restaurantkette und der erzählt aber halt, nee, er selber würde den zum Beispiel nie umbringen wollen, weil das Restaurant, was der halt führt, hat so eine Spezialsoße, was das Ganze erfolgreich macht und er, der Chef alleine kennt dieses Rezept und das wäre halt blödsinnig, wenn er den umbringt, weil dann ist sein Job weg und alles. Und ja, das Einzige, was sie halt hatten, sie haben sich da halt immer drüber gestritten, weil der Chef wollte das nie aufschreiben oder an irgendwen weitergeben. Und das, ja, jetzt ist der Chef halt nicht mehr und deswegen haben sie dieses Problem halt. Und ja, dann gehen sie halt noch weiter, befragen noch so die anderen Investoren, die es da so gibt, die in das Restaurant investiert haben. Und Conan findet dann auch raus, dass einer wohl in seiner Jugend, in der Universitätszeit, in so einem Club war, der diese Maschinen gebaut haben. Und dann kriegen sie noch einen anderen Tipp von, ja, auf so eine Frau, die sich dann, wie sie später rausstellt, wo die Geliebte von dem Restaurantinhaber da war, von dem Vorsitzenden. Und ja, so geht das dann so ein bisschen hin und her. Und dann am Ende der ersten Episode, wo sie dann halt auf der Suche nach dem Täter waren, kriegt dann Yamamura einen Anruf, dass eben der besagte Mann, der halt verdächtigt war, der die Maschine und so gebaut hat, dass der plötzlich tot aufgefunden wurde. Und so geht's dann in die zweite Episode. Da befragen sie dann auch wieder halt die ganzen möglichen Leute, wie das denn so vonstatten gehen konnte und Conan bittet dann Yamamura im Auftrag von Shinichi irgendwas zu bestätigen und dann sind wir auch schon bei der Fallaufklärung, wo Yamamura dann mal wieder betäubt wird, weil er es nicht auf die Reihe kriegt, Shinichis Namen da rauszuhalten und dann ja, klärt Conne den Fall dann quasi entsprechend auf, wer den Besitzer da halt ermordet hat, wer sich die Maschine zunutze gemacht hat. Und der Täter gibt das dann eben auch entsprechend zu. Aber damit ist der Fall noch nicht beendet. Denn, ja, wie sich rausstellt, waren das zwei verschiedene Täter. Der eine, der eben diesen Mechanismus da installiert hat. Und dann der, der den ja, Investor über die Brücke geworfen hat. Das waren zwei verschiedene Leute. Die hatten auch zwei verschiedene Motive entsprechend. Das wird aufgeklärt. Und dann wird aber noch festgestellt, dass dieser Mann, der die erste Maschine installiert hat, hat eine zweite Maschine installiert, um auch die Frau des Restaurantinhabers umzubringen. Und ja, da geht's dann in den letzten Zügen drum, dass Kogoran und Randa losstürmen, um diese Frau zu retten, weil die sonst auch noch zu Tode kommen könnte. Und ja, das ist sozusagen der Inhalt der Episoden. Und ja, das Ende lasse ich mal ganz bewusst offen, um die Spannung aufrechtzuerhalten mal wieder. Und dann würde ich sagen, ja, wie fanden wir denn die Rube-Goldberg-Maschinen? Kanntet ihr die Maschinen überhaupt, dass die sich so nennen? Ich persönlich kannte die nicht. Ja, ich kannte die unter anderem auch eben das, was Con am Anfang, Con sagt ja so, kennt man vielleicht aus einem Charlie Chaplin-Film oder einem gewissen Hollywood-Film, wo er im Hintergrund ziemlich eindeutig zurück in die Zukunft zieht. Einem der Klassiker der 80er und den ich auch früher sehr gerne geschaut habe und auch heute noch sehr gerne schaue. Daher kannte ich das zum Beispiel oder auch aus Dr. House, also diese Rube Goldberg Machines, die kannte ich vorher schon. Ich fand aber ein bisschen schade, dass das hier in der Episode. Ich hätte mir gedacht, wenn das in Conan so vorkommt, dann wird man das eher so benutzen, um das ein bisschen so zu zeigen, dass es Quatsch wäre, damit irgendwie Verbrechen zu begehen. Also, dass man irgendwie so, dass es so aussehen soll, als wäre es eine Rube Goldberg-Maschine gewesen. Und dann aber, es war nur Ablenkung oder so. Aber nee, es wird hier einfach völlig ironiefrei verwendet, dass man damit hier einen Mord begeht und dann auch noch verschiedene andere Sachen so damit macht. Also diese eigentliche Absurdität von diesen Maschinen, dass die hier, dass sie hier einfach genutzt werden, um Dinge, die man einfach tun will, so auszuführen, und das klappt dann auch alles. Also, Und also, ja, ich frage mich, wie der Täter das geübt hat, dann, dass die wirklich so gut funktioniert für den ersten Mord. Und beim zweiten Mord muss ich sagen, da hat mir wieder die Beweisführung gar nicht gefallen. Die war diesmal solider, aber dass dann Con dann sagt, ja, das war ein spontaner Mord und die Spurensicherung wird sicherlich noch DNA und Blut finden und so, und dann sind sie überführt als Täter für den zweiten Mord. Das finde ich halt immer so ein bisschen, wenn so Fälle da am Ende runtergehen mit, ja, wenn die Spurensicherung halt ihre Arbeit normal macht, dann wäre der Täter früher oder später überführt worden. Finde ich immer nicht so toll. Ich finde es dann eher gut, wenn man dann so sagt, man kann das Blut nicht finden und die Detektive klären auf, an diesem versteckten Ort ist das Blut, und dann kann die Spurensicherung ihn damit überführen. Nicht einfach, ja, wenn die Spurensicherung ihre Arbeit normal macht, dann sind sie halt überführt. Also so oder so, auch wenn ich jetzt gar nichts getan hätte als Detektiv, wären sie eh überführt worden. Das ist dann immer so ein bisschen, Und dieser ganze Klimax da am Ende, das fand ich dann ein bisschen so, musste das jetzt irgendwie noch so sein? Also das jetzt da irgendwie noch so ein bisschen Action fast mäßige Elemente mit reinzubringen und so ein Rennen gegen die Zeit, also irgendwie, weiß ich nicht, das fand ich alles irgendwie nicht so doll. Also diese ganzen, so die erste Episode und dann so bis zur Hälfte der zweiten fand ich das noch so gut, aber dann, wie es da alles aufgeklärt wurde und dann am Ende dieser ganze Klimax da mit der Kirche, das fand ich alles dann irgendwie total unausgewogen und hat mir dann nicht mehr so gut gefallen, leider. Ja, also ich muss sagen, ich wusste nicht, dass diese Maschinen, Rube Goldberg Maschinen, heißen. Ich wusste allerdings, dass es sie gibt, ja, also mir war einfach nur der Begriff sozusagen nicht geläufig. Also hier hat die Episode ihren Bildungsauftrag bei mir zumindest erfüllt. Ansonsten muss ich sagen, ja, tue ich mich bei so ein paar Dingen schwer. Ich habe mir halt generell die Frage gestellt, das geht so in die Richtung, was Lasse gerade gesagt hat, hätte man denn diese Maschinen überhaupt gebraucht? Und die Antwort lautet ganz klar, nein, eigentlich nicht. Also für den ersten Mord, da hätte einfach eine Zeitschaltuhr gereicht und dann irgendein Mechanismus, damit die Axt dahin fliegt. Und dann stellt sich natürlich genau diese Frage, ja, das muss man ja auch irgendwie mal üben und gucken, dass sie auch dahin fliegt, wo sie hinfliegen soll, dass sie diesen Schornstein da oben abhackt. Warum, also hätte die Axt ja auch einfach direkt da den Typen, ja, erwischen können sozusagen. Das war ja völlig unnötig. Weil, also es. Das wurde ja irgendwie so gesagt, dass jemand damit halt sein Alibi kreiert hatte oder so, aber denke ich mir so, naja, also wenn da eine Zeitschaltuhr ist, sobald man die findet, dann braucht man auch keine Rube Goldberg-Maschine, um ein Alibi zu kreieren oder sowas. Also das fand ich ein bisschen schwierig insgesamt, warum man das sozusagen eingebaut hat, das hat sich mir nicht erschlossen. Und dann, weil du das eben angesprochen hattest mit dem Klimax sozusagen beim letzten Fall in der Kirche, ja, also das, wie lange oder wie groß diese Rube Goldberg-Maschine da gewesen sein muss. Also man hat ja das ja auch immer gesehen, dann läuft da die Kugel durch den Wald und dies und das. Und ich immer so, ja, was ist denn das? Also das muss ja hunderte von Metern weiter Mechanismus gewesen sein. Also das fand ich dann, das war einfach too much sozusagen. Also noch mehr als, ja, als sowieso schon. Und ja, das einzig Positive war sozusagen, dass man hier in drinne sozusagen zwei Fälle miteinander verbunden hat, die halt auf dem ersten oder die halt nichts miteinander zu tun haben und es auf den ersten Blick nur so wirkte, dass die miteinander verbunden sind und ja, dass das sozusagen, ne, wer der so der Täter ist. Also das war irgendwie halbwegs spannend, muss ich sagen, halbwegs okay, aber ja, insgesamt muss ich sagen, fand ich die Folgen dann nicht so überzeugend. Ja, es ist genauso, wie das auch gesagt hatte mit den Detektiven, beziehungsweise mit der Spurensicherung. Ja, also ein Detektiv, die gehen ja an die Fälle, wo die Polizei normalerweise nicht weiterkommt. So, das ist ja die Quintessenz dessen, wieso die Detektive sozusagen tätig werden oder von der Polizei hinzugezogen werden und nicht eben halt mit diesen, ja, mit der Spurensicherung hat es halt eh rausgefunden. Also das sehe ich auch so. Deswegen, ich muss sagen, insgesamt war besser als der Sammelkartenfall, aber eben nicht gut. Nicht gut. Ja, da kann ich mich anschließen. Also besser als der Sammelkartenfall, ja, auf jeden Fall. Und die Maschine auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, ich kannte sie nicht. Fand ich sehr interessant, das entsprechend zu erfahren. Aber ansonsten, ja, hat es gerade aber auch durch die Maschine irgendwie so ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren. Zum einen halt die erste Maschine. Genau das, was Johannes sagte, die Axt, die da fliegt. Ich habe echt gedacht, okay, die Axt fliegt und haut den Typen tot. Und dann kommt aber raus, nee, die Axt hat das Rohr durchgehauen und das hat den Typen erhauen. Wo ich dachte, hä, das war doch absolut unnötig. Warum nicht direkt die Axt auf ihn? Das ist wahrscheinlich viel effektiver oder was, wie auch immer. Aber allein dann eben, ja, der Auslöser am Anfang, wo ich so dachte, okay. Die kleinen Vögelchen essen das Futter. Und das Ding ist nur umgefallen, weil da dieser Raubvogel war. Was ist, wenn der nicht da gewesen wäre? Also kann er davon ausgehen, dass dieser Vogel exakt in diesem Moment da sitzt und die Kleinen essen will? Und deswegen weiß ich nicht, ob das so geklappt hätte. Und dann auch, ja, die Maschine am Ende. Also wie Johannes schon sagte, allein als ich das da gesehen habe, wie da diese ganzen Dominosteine da oberhalb dieser Kirchengeschichte, allein erstmal, wie hat der die da aufgestellt? Und dann aber auch allein die Kugel, die ja so präzise da irgendwie gerollt ist, die hätte da mal eben nur links oder rechts runterfallen und zack, wäre das Ganze erledigt gewesen. Also, das ist doch viel zu schwammig. Also, so schön diese ganze Maschinen- und Reaktionsgeschichte auch war. Das will ich doch stark in Zweifel stellen, dass das über diese große Distanz mit diesen Sachen so genau funktioniert hätte. Und ja, dann auch, was Lasse eben sagte, bei dem Mord entsprechend an dem einen Typ da, ja, dass der da eben so gehandelt hat, weil er irgendwie unter Druck gesetzt war, fand ich auch schon so, naja, und deswegen bringt er irgendwen um. Gut, vielleicht. Ich meine, ihr habt mich auch überzeugt bei dem einen Fall, wo der starke Mann umgebracht wurde, der so unter Druck stand. Dachte ich, gut, vielleicht geht das in die Richtung und deswegen hat er das halt gemacht. Aber ja, dann eben die Tatsache, Wir haben wieder dieses, yo, offscreen, gerne mal irgendwas bestätigen. Wie, was? Was ist dir aufgefallen? Hallo, keine Ahnung. Und dann eben dieses, ja, den Beweis gibt's an sich nicht, aber wenn die Spurensicherung das eben genau untersucht, dann finden wir da schon was. Und da habe ich mir gedacht, ey, wenn der Typ einfach die Klappe gehalten hätte und das nicht zugegeben hätte oder was auch immer, vielleicht wäre der sogar davongekommen oder so, weil ja Conan nicht explizit gesagt hat, das hier, das ist der Beweis und da können sie sich nicht mehr rausreden. Das fand ich schon sehr, ja, keine Ahnung, jetzt können die sich nicht mehr rausreden, jetzt geben die das einfach so zu. Das hätten die auch, glaube ich, nicht machen müssen und vielleicht wären die dann nicht überführt worden. Also fand ich auch sehr schwammig alles und ja, wie Lasse schon gesagt hat, es fing gut an, aber irgendwann wurde es dann halt ziemlich schwach. Und ja, von daher ist es eher so ein gemischtes Gefühl, wie ich damit rausgehe. Und damit sind wir jetzt durch mit den aktuellen Anime-Episoden, die wir bereits gesehen haben. Wenn ihr diesen Podcast jetzt hört am Sonntag, dann ist bereits die nächste Episode rausgekommen. Episode 1113, Dein letztes Abendessen. Am 3. Februar lief die in Japan. Wir konnten sie jetzt noch nicht sehen. Die ist dann im nächsten News-Podcast mit drin. Es gab ein paar Leute, die gehofft hatten, dass jetzt gleich wieder der nächste Manga-Fall kommt, weil wir hatten ja jetzt, wie man in dieser Episode merkt, zwei Manga-Episoden, zwei Filler, zwei Manga-Episoden und jetzt wieder zwei Filler. Und weil ja hier auch Yamamura in dem Fall mit dabei war und ja auch im nächsten Manga-Fall Yamamura eine Rolle spielt, haben dann manche Leute gehofft, dass er dann im Studio war, dass die dann gleich mehrere Episoden aufgenommen haben und dass dann die nächsten Manga-Episoden gleich hinterherkommen. Das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Wir haben mal wieder drei Füller am Stück. Huiuiui, ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Oh, was sind wir verwöhnt. Ja, dein letztes Abendessen ist in dem nächsten Podcast mit drin. Und wie es danach weitergeht, wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Aber das seht ihr dann auch auf conannews.org im Kalender oder im Conan-Wiki. Denn wir sind für heute auch am Ende dieses Conncasts, News-Podcasts, angelangt. Wie gesagt, auf conannews.org findet ihr alle News rund um Detective Conan und alle Termine. Conwiki.org könnt ihr im Detail alles Mögliche zu Detective Conan nachlesen und auch selber euer Wissen mit beitragen. Es ist ein Mitmach-Wiki. Ihr könnt diskutieren im Conforum, conforum.org. Ihr könnt chatten auf unserem Discord-Server connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media, facebook.com/connews, twitter.com/connews, youtube.com/connews, instagram.com/connews. Wir sind auch vertreten auf Mastodon und Bluesky. Und unterstützen geht über Käufe auf unsere Amazon-Affiliate-Links, über unser Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören bei diesem ersten News-Podcast im Jahre 2024 und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid gut ins Conan-Jahr reingekommen.